Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama Numero Unbekannt. 194. So fühlt es sich an. Und wir beginnen gleich mit der Schreckensnachricht. Daniel Bryan ist entlassen. Du musst mich ja erstmal begrüßen, ne? Ach, dich begrüße ich nicht. Begrüß mich. Was soll das denn? Hallo Thomas. Bonjour, das, aber das war nicht die Schreckensnachricht. Die Schreckensnachricht ist, Daniel Bryan ist entlassen. Bryan Danielson ist entlassen worden. Das habe ich gehört. Freitag spät Nacht kam die Breaking News und weißt du, woran es lag? Ja, das hat mit Raw zu tun. Wir können jetzt am besten, da du ja nichts gesehen hast, ich habe mir natürlich Notizen gemacht. Nein, habe ich nicht. Ich habe aber das Wrestling's Weekly, habe ich heute rausgebracht, die neue Ausgabe. Das heißt, wir werden heute alles durchsprechen und dann kommen wir auch zu dem, zu der Sache, weshalb er entlassen worden ist. Das heißt, das können wir damit einarbeiten. Also ich werde dir mal Folgendes erzählen. Nicht zu der Sache selber, sondern was ich gesehen habe und was ich nicht gesehen habe. Mhm. Weil ich war ja, wie man allseits weiß, letzte Woche dienstlich unterwegs und bin am Freitagabend erst nach Hause gekommen. Ja. Da habe ich, ich habe aber im Hotel, und zwar nicht in Köln, in Köln hatte ich dazu keine Zeit, in Frankfurt, als ich dann statt von Köln nach Frankfurt gefahren bin, im Hotelabend in Frankfurt, habe ich mir die Wade Keller Hotline vom Pro Wrestling Torch auf dem iPhone angehört. Mhm. Hatte vorher schon den Raw TV-Bericht gelesen und da habe ich von dem Schlussengel gelesen und da dachte ich, da habe ich mich schon geärgert, ausgerechnet in der Woche, wo ich selber nicht gucken kann, kommt der beste Engel seit Jahren. Und dann fantastisch. Jetzt hörst du dir zumindest mal Wade Keller an, weil das kommt man direkt auf dem iPhone runterladen, dazu braucht man keinen Computer. Und dann habe ich das angehört und dann fand ich das auch schon mal sensationell. So, was ich jetzt gemacht habe und nachdem ich dann gehört habe, dass sie den ganzen Engel auch auf NXT in voller Länge wiederholt haben, da dachte ich mir, na, das machen die bestimmt auch bei SmackDown. Ja, der Engel wurde übrigens bei jeder Wochenshow der WWE in voller Länge und das ist 10 Minuten plus voller Länge wiederholt, was so nach einer Weile etwas störte. Also mich hat es nicht gestört, weil ich habe gelesen und gehört, dass Raw bis auf den Schlussengel eine Katastrophe gewesen war. So, und da habe ich mir am Freitag, als ich nach Hause gekommen bin, gedacht, na, jetzt läuft ja auch WM, hast du auch nicht so viel Zeit zu gucken, dann machst du Folgendes, dann guckst du dir lieber SmackDown an, in der Hoffnung, dass sie da das, was bei Raw passiert ist, nochmal wiederholen, was sie ja dann auch getan haben. Dann habe ich mir also SmackDown angeguckt, dann habe ich mir noch NXT angeguckt, weil ich die neuen Kämpfer sehen wollte und weil sie da auch den Engel nochmal wiederholt haben. Dann habe ich Ultimate Fighter geguckt, dass die letzten beiden Shows vorm Finale waren und da ja die Finalisten ausgekämpft wurden. Mhm. Dann habe ich, gestern Nacht kam ja der UFC 115 Pay-Per-View, den habe ich heute geguckt. Also NXT. Ja, dann hast du ja so ziemlich alles Wichtige gesehen. Ja, also Raw hatte ich zwar aufgenommen, habe ich auch mal ganz kurz mir den Dance-Off zwischen Santino und Kostov angeguckt, aber das und so zwischendurch mal ein bisschen durchgespult, das gucke ich mir nicht mehr an. Ich gucke mir nachher lieber Fußball an. Ja, natürlich. Sonst hätte ich das heute Abend geguckt, aber ich gucke da lieber Fußball, auch wenn mir das... Ja, ich freue mich auch schon. Geht. Bitte? Ich freue mich schon, ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den Ton anhöre oder ob ich dabei wieder einen Podcast höre, weil dieses... Ach, das musst du mit Ton. Guck naja, also das geht ja gar nicht. Ich wollte dir nur kurz sagen, was ich gesehen habe und was ich nicht gesehen habe. Du könntest jetzt also im Prinzip anfangen mit deinem Wochenrückblick. Ja, wow, ich werde das jetzt natürlich nicht wieder vorlesen. Ich versuche das jetzt zu interpretieren nicht. Wie heißt denn das immer? Kurz zusammenfassen und bewerten. Und ich kann gerne, wenn du willst, einen Kommentar zu den Sachen abgeben. Ja, dazu bist du ja hier. Was sollst du sonst machen? Ich lese ja nicht alles vor und du machst nichts. Ach so. So funktioniert das ja nicht. Ja, die dreistündige Raw war ja Thema Viewer's Choice, also so ein bisschen Cyber Sunday Double Tuesday Reloaded. Ja. Wobei ziemliche Idioten wohl abgestimmt haben. Abstimmen auf der Webseite und wie war denn das? Konnte man eigentlich im Publikum selber auch abstimmen? Nee, ne? Auf der Website. Wenn du ein iPhone dabei hattest und Internetzugang, konntest du das natürlich. Ja, aber die haben da nichts, da direkt in der Halle haben sie sonst nichts gemacht. Ne, was sollen sie da auch machen? Nö. Also man hätte ja fragen können und die hätten ja sagen können und am meisten Applaus hat der und der bekommen. Das hat man früher bei so deutschen Quiz-Sendungen gemacht. Da gab es das sogenannte Applausometer. Hatten die einen Applausometer dabei? Nein. Wieso hatten die keinen Applausometer dabei? Ja, das musst du dann wie machen, wie bei Edge, da musst du dann dir einen Twitter-Account zulegen, den hast du ja, glaube ich, den letzten hast du ja leider gelöscht, und musst du dann WWE Office per Twitter anschreiben. Dann werden sie dir eine Antwort geben. Mal sage ich, wollen wir, also nächstes Jahr, weil das dieses Jahr schon so beschissen war, werden die das nächstes Ja, das sagt man aber doch nicht, Thomas. Werden die das nächstes Jahr bestimmt wieder machen und dann werde ich denen mal sagen, nächstes Jahr hätte ich gern einen Applausometer. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass Thomas beschissen sagt. Und das sogar live on Sendung, das werde ich mir rausschneiden. Das wird es jetzt auf der Sendung als Einzeldownload geben. Das werde ich in der Seitenleiste geben. Wenn du das machst, lege ich sofort auf, ne? Ja, das mache ich ja nach der Sendung, dann ist ja Pech drin. Ja, dann gehe ich nächste Woche nicht ran. Ach. Dann musst du alleine aufnehmen. Das wird eine langweilige Sendung, wenn du alleine aufnimmst. Ach, das kennen wir ja noch von früher, das war ja auch immer so spannend. Ja, ja. So, mach mal weiter, was passiert denn? Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Ja, Viewer's Choice, mit dem Applausometer. Ja, ist doch gut. Also, die beiden GMs von Raw, SmackDown, Bret Hart, Teddy Long kommen raus, ja, und reden so ein bisschen Trash-Talk. Was hat denn der SmackDown Ja, es ist natürlich, da es 3 Stunden ist und man mit einem kleinen Kader nicht alles füllen kann, sind natürlich Raw und SmackDown anwesend. Ach so. Ja. Das ist ja dick. Ja, dann kommt Randy Orton raus und sagt, dass er heute Edge haben will, um da mal ein bisschen das Schiff zu machen. Edge kommt raus, willigt für das Match ein. Und Teddy Long meint dann zu Bret Hart, und das wird dann auch so festgesetzt, dass die Fans auch entscheiden könnten, wie die beiden heute gegeneinander antreten. So sollte das wohl, ich weiß nicht. Das Publikum wurde dann so ein bisschen gefragt, ich weiß nicht, ob es das denn wirklich war. Dann gab es einen Applausometer. Auf jeden Fall musste man dann nicht mehr verabwohnen. Ja, weil die das direkt mit Applausometer gemessen haben. Anscheinend schon. Ja. Ja. Die Bedeutung des Applausometers im Wrestling-Sport gar nicht unterschätzen. Du brauchst uns hier jetzt nichts erzählen, Thomas. Ja. Es ist nicht nötig. Ja. Jetzt. Was ist es denn geworden? Ist es eine Debatte geworden? Ein Sit-Up-Contest oder ein Einarm-Wrestling? Kannst du mir mal sagen, was das erste war? Eine Debatte? Ein Sit-Up-Contest. Nee, das erste, nicht das zweite. Das zweite war eine Debatte. Das erste. Die erste Möglichkeit. Ja, das eine, also nochmal, ich weiß, die Reihenfolge weiß ich nicht, aber ich kann dir sagen, es gab folgende 3 Möglichkeiten. Es gab ein Sit-Up-Contest, das ist dieses Klappmesser, diese Sportbewegung. Mhm. Dann gab es eine Debatte. Ja, kannst du mir mal erzählen, was da gemacht wird? Bei einer Debatte? Ja. Das haben wir doch schon ganz oft gesehen. Das ist so kurz vor den, häufig vor den Champion-Matches, dass die beiden Wrestler im Ring sozusagen in einer Debatte gegeneinander antreten und in der Debatte dann erläutern, warum sie glauben, dass sie gewinnen. Ach so. Aha. Das am überzeugendsten darbringt, ist praktisch der Gewinner. Das ist geklaut von den Wahlen. Wenn also Bundeskanzlerwahlen zum Beispiel sind und der amtierende Bundeskanzler oder amtierende Bundeskanzlerin und der Gegenkandidat in einer Diskussionsrunde 1:1 gegeneinander an. Schon wieder ein schrecklicher Lärm. Draußen irgendjemand mit seinem Motorrad, also schrecklich hier. So. Das wird nachher bestimmt noch lauter, weil ich merke das zumindest hier schon, dass die Leute diese furchtbaren Tröten, die da alle in Südafrika haben. Ja, die wollte ich mir ja auch schon holen, die gibt's aber leider nur in einem Packen Bier mit dabei. Vuvuzuelas oder irgendwie so heißen die. Ich weiß nicht, ich glaube fast, dass ja, es die hier nicht gibt. Haben. Ich vermute nachher, wenn das Deutschlandspiel hier ist, dass es hier übelst laut wird. Bei dir kann ich mir das vorstellen, du wohnst ja in einer Großstadt, aber im kleinen Riepe glaube ich das mal eher nicht. Aber ich muss sagen, ich habe mich gewappnet, ich habe eine Deutschlandfahne mir zugelegt. Natürlich habe ich die nicht bezahlt. Die habe ich zusammen mit Mama in einem sehr actionreichen Szene habe ich die geklaut, sage ich mal. Beziehungsweise wir haben die gefunden. Ihr habt die geklaut, ja. Nein, also wir waren auf dem Weg von der Gärtnerei und da lag die auf der Straße. Da sind wir da halt mal angehalten und haben die mitgenommen. Ja, man nennt das dann Diebstahl, ne? Man muss immer gucken, Ja, wir haben das aber ganz actionreich gemacht. Also Mama, ganz Es gibt ja schnell. einige Leute, die sagen auf der Straße und andere Leute, die sagen, das war in meinem Garten auf meinem Fußweg. Ja, wir haben das actionreich gemacht. Also es verging nicht viel Zeit. Ganz schnell angehalten, ich ganz schnell raus, fahren rein, weiterfahren. Also Also quasi Drive-by-Diebstahl. ja, genau. Es sah wahrscheinlich sehr actionreich aus. Ich wollte erst noch mit Rolle rausspringen. Ich habe es mir dann noch anders überlegt. Ja, das stimmt wohl, sonst könnte ich heute wahrscheinlich nicht aufnehmen. So, wir kommen jetzt zum ersten Ist ja hier jetzt vorbei, ne? Also das Ghana-Spiel ist ja gelaufen. Das heißt, ich kann ja 1-0. eigentlich mal auf Autorennen umschalten. Ich habe hier sowieso den Ton aus. Autorennen. Okay, wir fangen jetzt an. Das erste Voting für die Fans. Man durfte bestimmen, wie Big Show und Chris Jericho gegeneinander antreten. Und 48% der Stimmen haben sich für einen Body Slam Challenge entschieden. Und das gewinnt Big Show natürlich. War nicht das erste Voting das für Orton und Edge oder haben die das Nein. nur angekündigt, dass das kommen wird? Das haben die nur angekündigt. Da gab es ja kein Voting. So, ja, Big Show besiegt Chris Jericho in der Body Slam Challenge 2 Minuten 52, ein Stern von mir. Ich schreibe jetzt ja neuerdings zu den Sachen auch noch meine Bewertung und Matchergebnisse hinzu. Da werden wohl wenig Sterne fallen. Interessant ist, diese Body Slam Challenge hat natürlich ein bisschen erinnert an damals die Body Slam Challenge in WrestleMania 2 zwischen André und Big John Studd, wo es ja noch um 25.000 Dollar ging. Und interessant ist auch noch, dass Chris Jericho wirklich hier wie ein Jobber aufgetreten ist, weil er nicht nur die Body Slam Challenge verloren hat, sondern dann auch noch quasi im Aufgabegriff ganz schnell aufgegeben hat und dann auch noch über das dritte Ringseil geworfen ist. Also im Prinzip hat er alle drei Stipulations innerhalb von 3 Minuten verloren, wie ein Jobber. Hat mir nicht gefallen. So, die Hard Dynasty steht vor einem Match und man durfte Hat er mich auswählen, gegen angeguckt? wen. Man durfte auswählen, gegen wen. Es standen einmal die Usos, die jetzt ja neu da sind. Dafür hätte ich mich entschieden. Das wäre ganz interessant gewesen. Oder die Dude Busters, wäre auch schön gewesen. Oder Great Khali und Hornswoggle. Okay, 54% der Stimmen entscheiden sich natürlich für Great Khali und Hornswoggle. Ich konnte mich an der Stelle nicht ganz entscheiden, ob Idioten vor dem PC sitzen oder kleine Kinder. Ich bin mir da nicht so sicher gewesen. Das sind entweder sind es Idioten, entweder sind es Kinder oder es sind Leute, die bewusst die WWE-Planer ärgern wollen. Es war Weil war WWE hat ja wahrscheinlich. schon versucht, das so darzustellen, dass die Leute auch ja die Usos wählen, weil die ja vorher auch dann noch ein Promo entsprechend gehalten haben. Und das sah für mich tatsächlich so aus, als wenn diese Abstimmungen nicht manipuliert waren, sondern echt. An diesem Abend saß wahrscheinlich das ganze TNA-Team vorm PC und hat 10.000 Mal auf Voten gedrückt. Nö, das glaube ich Das nicht. ist natürlich möglich. Hard Dynasty gewinnt auf jeden Fall schnell und wird nicht hier in diesem Mist verjobbt. 1 Minute 18 gewinnen durch einen einfachen Pin an Hornswoggle minus einem Stern. Kämpft die Hard Foundation eigentlich bei dem Fatal 4-Way auch? Ich glaube, der Tag Team Titel soll auch in einem 4-Way entschieden werden, ne? Das wüsste ich jetzt noch nicht. Ich meine, ich hätte irgendwie sowas gehört oder gelesen, dass auch der Tag Team Titel im 4-Way entschieden wird. Aha. So, da man die Usos hier ja Langsam nicht. anstrengen, weil so viele Tag Teams haben die ja gar nicht und außerdem müssen die mal langsam Ach, da anfangen, gibt's genug damit Tag-Teams. Werbung für zu machen. Da gibt es genug Tag-Teams. So, und nach dem Match kommen dann noch die Usos und es gibt eine weitere Attacke gegen die Hard Dynasty. Diesmal sind die Hards aber erfolgreich. Das habe ich nicht gesehen. War das gut? Ja, halt ein Angriff, ne? Bradley Cooper vom A-Team, heutiger Gasthost, kommt für 10 Sekunden hier raus. Lawler sucht Backstage nach seiner Krone und trifft auf die anderen A-Team-Mitglieder. Ja, wie war das denn mit Quinton Jackson, Rampage Jackson, der den Da kommen wir mitgespielt später noch zu. Da gibt es ja nachher noch später ein Segment, da werde ich dann noch was zu sagen. hat? Achso, der war noch gar nicht dabei jetzt? Doch, aber es gibt nachher noch ein gutes Segment, zu dem ich dann noch was sagen werde. Also, okay. So, dann kommt dieses Dance-Off, was du erwähnt hast. Das ist Wladimir Kozlov gegen Santino Marella. Hier konnte man auch wieder die Matchart in Anführungsstrichen bestimmen. Und 84% entschieden sich für einen Dance-Off. Ja, Habe ich gesehen, das war hervorragend. Kozlov hat da ja recht guten Tanz hingelegt. Und das Publikum hat sich dann auch für Kozlov als Sieger entschieden. Und danach gab es dann auch noch die Attacke von Kozlov gegen Marella unterhaltsam, aber ich hatte mich an der Stelle so gefragt, ob ich denn heute überhaupt noch ein vernünftiges Match sehen werde. Und die Antwort lautete? Na, naja. Ich weiß nicht, von den Matches her wurde gesagt, es gab kein einziges vernünftiges Match. Es waren alles irgendwie nur 2, 3 Minuten eher, ja, Mini-Matches. Naja, gut. Dann wollen wir So, dann mal. gab es jetzt ein Voting für die Diven. Man konnte sich entscheiden, ob man ein Champion vs. Champion Match zwischen Maryse und Eve sehen will. Ob man alle Diven in einem Six-Man Tag Team Match sehen will. Wirklich Maryse gegen Eve oder war das Michelle McCool gegen Eve? Weil du sagtest Champion gegen Champion. Ja, Okay. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich sehe das nur gerade, weil ich hier die Gewinnerrang des, des. Entschuldigung. Ja, so ist natürlich richtig. Michelle, nee, wahrscheinlich eher Layla dann, aber egal. Ja, entweder das oder ein Six-Man-Divas Tag Team Match oder eine Battle Royale. 73% haben sich für eine Battle Royale entschieden, die Maryse gewonnen hat, nachdem sie zuletzt Jillian Hall rausgeschmissen hat. An dieser Divas Battle Royale haben teilgenommen. Maryse, Gail Kim, Kelly Kelly, die Bella Twins, Eve Torres, Lay Cool, Alicia Fox, Rosa Mendes und Jillian Hall. 3 Minuten 55, ein Stern von mir. Sheamus trifft Backstage auf Kane, der weiterhin nach einem Verantwortlichen sucht. Denn Undertaker wurde da ja übel zugerichtet. Einem vegetativen Zustand. Tja. Und keiner weiß, woran es liegt. Hoffentlich hat er sich bis November wieder erholt. Ich Ich bin sehr gespannt, wie die Story weitergeht. die Befürchtung, dass ihr im November in Köln den Undertaker eventuell nicht sehen werdet. Die Befürchtung hatte ich schon von Anfang an. Den habe ich jetzt aber auch schon einige Male gesehen. Also das wäre für mich persönlich nun nicht so schlimm. Für andere Leute vielleicht, aber naja. Einige Male ist insgesamt eins, ne? Was? Einige Male ist insgesamt einmal, oder? Nein, zweimal. Zweimal, wo hast du den denn noch gesehen? Das letzte Mal in, Survivor Series war das? Köln und nochmal. Und Survivor Series Köln und Hamburg. Ja. Dachte, du hättest ihn einmal gesehen. Dann Nee, nee. müsste ich ihn ja dreimal gesehen haben. Ist richtig, du hast den nochmal in Frankfurt gesehen. Das war, ja, doch, stimmt. Das eine Mal war ja im Tech-Team zusammen mit Edge da. Das hatte ich jetzt. Ja, also man kann eigentlich nicht sagen, dass er nur so wenig mit nach Deutschland kommt. Also es ist Nö, ist zuletzt eigentlich eigentlich, recht viel. wenn ich bedenke, ich habe ihn dreimal gesehen, dann muss man sagen, das ist doch nicht so selten. Wäre Nee, man meint natürlich das nur. nett, ne? Weil das mit dem Einmarsch natürlich auch immer eine schöne Sache ist. Das ist natürlich richtig, vor allem wenn man ganz vorne sitzt. Ich freue mich schon sehr auf Lay Cool, muss ich sagen. Ich bin sehr gespannt, ob die zusammen rauskommen. Das ist ein Diven Tag Team. Diven Team, was mir momentan verdammt gut gefällt. Hoffentlich halten die eine Promo. Man durfte entscheiden, gegen wen Sheamus denn antreten soll. Vorher traf er schon auf Kane. Auszuwählen gab es Mark Henry, Evan Bourne, Kane, da 88%, das war klar. Kane trifft da auf ihn. Sheamus lässt sich dann gegen Kane auszählen. Kane gewinnt also nach 4 Minuten 24 ein Dreiviertelstern. Sollte, weiß ich auch nicht. Sheamus ist doch in dem Four-Way, oder? Kane hat ja mit dem Four-Way gar nichts zu tun. Ja, die Hat er noch, erste wer stand denn noch? vernünftige Ansetzung des Abends und dann gleich so ein Ende. Wer stand denn noch zur Auswahl als möglicher Gegner von Sheamus? Mark Henry und Evan Bourne. Na, da hätte mir Evan Bourne eigentlich besser gefallen, aber auf der anderen Seite wird ja Evan Bourne gerade ein bisschen gepusht und das ist vielleicht ganz gut, dass Sheamus dann nicht die Chance hatte, ihn gleich wieder als Jobber fertig zu machen. Okay. Ja, es wurde aber ja schon so angedeutet, auch vorher in diesem Segment, was recht gut gemacht war, dass sie da sich so angefeindet haben, dass Kane da ziemlich Matsch aus dem Sheamus machen will. Um das mal ganz kinderfreundlich auszudrücken. Es war ja dann aber mit Countout, das ist ja kein überzeugender Sieg. Savannah fungiert als Interviewerin, die sah man Backstage als Interviewerin, meiner Meinung nach 10.000 Mal besser als Announcerin, und das ist ganz schrecklich, also den Job kann sie von mir aus behalten. Was meinst du als Announcerin im Ring jetzt, als Ist sie ganz Ringsprecherin? schrecklich. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ist das die aus Florida Championship Wrestling oder wer ist Ich das? habe keine Ahnung von wo die ist, aber ich weiß, die heißt Savannah. Ich weiß, wie die aussieht und ich weiß, dass die als Announcerin nicht so toll ist. Dürfte dir eigentlich auch aufgefallen sein? da du ja auch jede Wrestling-Sendung eigentlich guckst und die jetzt auch schon ein bisschen dabei ist, aber naja. Die ist mir ehrlich gesagt noch überhaupt nicht aufgefallen, aber diese ganzen Interview-Anzug im Gegensatz zu Ist keine Interviewerin, ist normalerweise eine Announcerin im Ring, steht also auch im Ring, kann man eigentlich immer sehr gut sehen. Wenn da im Ring gerade angekündigt wird und das Match noch nicht losgegangen ist, dann gehe ich immer in die Küche und hole was zu essen. Ja. Thomas sitzt ja dann immer um 2 Uhr nachts und holt sich dann was zu essen. Genau, ich esse jetzt zum Beispiel gerade Ananas. R-Truth gegen The Miz in einem Tag Team Match. Man durfte hier von beiden die Tag Team Partner auswählen. R-Truth, an der Seite von R-Truth steht John Morrison, 54% der Stimmen. Und an der Seite von The Miz, Zack Ryder mit 45% Stimmen. R-Truth mit John Morrison verliert gegen The Miz mit Zack Ryder und man hat wieder viel Potenzial in nur wenigen Minuten. Wenige Minuten, 3 Minuten 20, anderthalb Sterne. Wer stand denn als Partner noch zur Auswahl? Keine Ahnung. So genau habe ich es mir dann auch nicht notiert. Ich habe mir ja erst ein bisschen Sorgen um John Morrison gemacht, weil der ja nach seinem Wechsel von SmackDown zu Raw so überhaupt nicht mehr aufgetaucht ist, Ja, sondern nur ich auch. Hier so wurde er dann ausgesucht. Jobber-Tag-Team-Rollen, aber das scheint wohl tatsächlich mit seiner Verletzung zu tun zu haben. Und der scheint sich jetzt ja dann sozusagen wieder auf dem Wege der Besserung zu befinden. Der ist ja jetzt bei NXT und bei Raw aufgetreten. Wie war er denn bei Raw im Match? Konnte er ein paar Moves zeigen oder ist er gar nicht ins Match reingekommen? Eigentlich Standard, aber es waren halt auch nur 3 Minuten, ne? Ich habe ja Ja, gehört, dass er auch dann doch Bret nochmal Hart kommt an mit. diesem Abend nicht an Kane vorbei. Er hat das Problem, dass der Morrison hat das Problem mit seinem Promos. Der hat keine richtig, der hat so kein Selbstvertrauen, wenn er am Mikrofon ist und das ist ein bisschen ärgerlich, weil er halt im Ring so verdammt gut ist, ne? Edge muss seinen Arm an den Rücken binden und trifft so auf Randy Orton, der ja auch verletzt ist. Weil Edge allerdings die Binde einfach abnimmt, wird er Überhaupt nicht. disqualifiziert. Es folgen Chairshots gegen die verletzte Schulter von Randy Orton. Dieses ganz kurze Match, in Anführungsstrichen, geht 1 Minute 35. Hier gebe ich schon wieder minus einen Stern. Das war gar nichts, ne? Das ist nicht gut, wenn die sowas machen, weil eigentlich sollte ja Edge gegen Randy Orton eine richtige Main-Event-Fehde sein und wenn sie dann in solchen albernen Matches die Main-Eventer, dann sagen sie den Leuten quasi, das ist sowieso alles unwichtig. Ihr braucht euch um Orton gegen Edge gar nicht kümmern. So, Ja. tolles Segment mit Mean Gene Okerlund. Er ist jetzt auch als Announcer dabei. Nee, der war nur Backstage in diesem Segment zu sehen. Ja, und später nochmal. Ja, dann ist er wohl wieder bei WWE, ne? Ja. Drew McIntyre trifft auf den Mystery Man, der mit 88% ausgesucht wurde und der sich als Matt Hardy rausstellt. Hier wird nochmal von Theodore Long gesagt, Matt Hardy wurde zwar bei SmackDown suspendiert, aber ja nicht bei Raw. Ja, und Drew McIntyre verliert innerhalb kürzester Zeit, also auch wieder hier ein Match schnell verjobbt. Ja, das ist. 1 Minute 26 übrigens, Naja. Matt Hardy besiegt Drew McIntyre via Twist of Fate innerhalb einer Minute 26, einen halben Stern. Also der Drew McIntyre hatte ich dann gehört, der muss sich wohl hinter den Kulissen irgendwelche Feinde gemacht haben, weil der war ja erst sozusagen als kurz davor, ähnlich wie Sheamus, den Haupttitel zu gewinnen. Und jetzt in kürzester Zeit ist er ja aber sowas von die Ranglisten runtergerutscht. Das ist ja schlimmer, als es damals bei MVP war. Ich habe nur die Befürchtung, wenn sich das hinter den Kulissen wieder gelegt haben und die wieder versuchen, ihn zu pushen, das kann man ja jetzt bei MVP ganz gut beobachten, dass er sich von diesem sozusagen zerreißen und dass er sich davon nicht wieder erholt. Dass er dann wirklich, also der wird kein Main Eventer mehr, obwohl er jetzt so vom Aussehen und auch von der Technik und auch von seinen Promos hätte er da schon das Zeug dazu. Ja, das finde ich jetzt nicht. Also Main Eventer MVP finde ich schon mal gar nicht, auch früher nicht. Aber ich muss Ich sagen, jetzt so an der Stelle, wo er ist, immer mal wieder, ist eigentlich ganz in Ordnung. meine Drew McIntyre. Ach so, Drew McIntyre. Ja, Drew McIntyre ist momentan, also er ist immer anwesend. Genau, aber er hat so ein bisschen jetzt ähnlich wie damals MVP, als MVP da mal beim Drogentest Ich finde den das Arzt eigentlich alle noch reicht. nicht so schlimm. Also er ist ja immer anwesend und so. Also ich finde es noch nicht so schlimm. Mal sehen. Also ich finde Drew McIntyre immer noch recht gut. Ja, aber es verliert dauernd, ne? Dann müsste das jetzt gedreht werden. Jetzt kommt ja dann bei SmackDown ein Match gegen Teddy Long. Das ist ja nun auch nicht gerade ein großer Karrieresprung. Wenn sie ihn das Match gegen Teddy Long auch noch verlieren lassen, dann ist vorbei. Ted DiBiase. Ted DiBiase ließ sich von Roddy Piper kaufen, sodass dieser Rampage Jackson aka Mr. T1 auswischen kann. Doch Dusty Rhodes, Mean Gene Okerlund und Murder kommen gefahren. Ganz kurze Frage. Das habe ich nicht verstanden. Ted DiBiase ließ sich von Roddy Piper kaufen oder hat Ted DiBiase Roddy Piper gekauft? Und was ist dann passiert? Ted DiBiase ließ sich von Roddy Piper kaufen, sodass dieser Mr. Jackson, Rampage Jackson, aka Mr. T1 auswischen kann. Denn Roddy Piper wäre ja da bei WrestleMania 1. War das 1? Ja, das weiß ich. Mit diesem Tag Team und so. Aber was sollte denn Ted DiBiase machen, um Rampage Jackson 1 auszuwischen? Ja, Roddy Piper hat Ted DiBiase bezahlt, sodass DiBiase und Virgil da so ein bisschen mitgeholfen haben, damit, also ihn da angekettet haben an den Ring, damit Roddy Piper sich da um den Rampage Jackson ein bisschen kümmern kann. Roddy Piper aus? Ja, ne? Der ist ja sehr dick geworden. Das hat ja wohl auch mit seiner Krankheit zu tun und mit seiner ewigen Sauferei. War das immer noch so? Hat er wenigstens sein T-Shirt anbehalten? Er hat alles anbehalten. Er hat nichts ausgezogen. Ich weiß nicht, ob jetzt unbedingt dicker. Also es gab ja schon mal das früher, in 2006 war das, glaube ich, als bei Cyber Sunday oder so, als er da war. Ich weiß nicht, ich glaube, so schlimm war es nicht mehr. Aber fit war er auf jeden Fall nicht. Er ist dann aber ganz normal mit seiner Jeans und seiner Lederjacke aufgetreten. Er hat alles anbelassen. Nichts ausgezogen. Und ist er vom Publikum gut begrüßt worden? Ja. Ja, das ist schön. So, an der Stelle kommen dann aber jetzt Dusty Rhodes, Mean Gene Okerlund und dieser andere Darsteller vom A-Team, Murdoch, mit so einem Jeep reingefahren. Mhm. Der Ring wird gesäubert und alle feiern. Ja. Na gut. Schönes Segment mit Rampage Jackson. Hat mir gut gefallen. Also, von dem, was ich so jetzt rein inhaltlich mitbekomme, nichts, was ich unbedingt sehen muss. Ehrlich gesagt. Nee, vielleicht jetzt so nicht, aber es war ganz spaßig anzugucken. Naja. So, dann durfte man jetzt entscheiden, auf wen John Cena trifft. Er standen da zum Dingens CM Punk, Rey Mysterio und Jack Swagger. Jack Swagger hat 23% bekommen und jetzt die Überraschung. Da waren bestimmt ganz viele Kinder, die da waren, um Rey Mysterio in Action zu sehen. Rey Mysterio bekommt nur 32% und CM Punk 45%. Ja, das habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Kinder am Internet waren oder so. Ja. Schon sehr seltsam. Ja. Finde ich auch überraschend. Da gab es auch einige, die dann gesagt haben, na, ob die Abstimmungen wirklich alle so richtig sind. Das war schon ein bisschen eigentümlich. Aber für WWE selber war das jetzt auch nicht berauschend, dass das CM Punk gewonnen hat. Also wahrscheinlich war das doch eine echte Abstimmung. Das hätte man wahrscheinlich nicht gemacht, weil da waren jetzt bestimmt ganz viele Kinder, die da traurig rausgegangen sind und gesagt haben, oh, kein Rey Mysterio. Tja. So, das Match zwischen John Cena und CM Punk endet allerdings im No Contest, da nacheinander alle NXT-Rookies der ersten Season rauskommen. Sie schlagen Cena, Punk und sämtliche Mitarbeiter, Jerry Lawler mit Striker, Justin Roberts, zusammen, zerstören den Ring, Absperrung, Pult und das weitere Equipment. Final bekommt Cena im ramponierten Ring noch einige Finisher ab, wird von Daniel Bryan mit den Worten "You're not better than me" angeschrieben. Cena wird auf eine Trage weggebracht. Ja, meine Meinung, geniales Segment, welches wirklich toll und auch sehr real rübergebracht wurde. Das war auch am nicht aufhörenden Murmeln der Crowd zu und entsetzten Gesichtern zu sehen. Also normalerweise hat WWE ja oft... Meinst du, oder? Meinst du das Publikum? Also oft hat WWE ja das Problem, dass bei solchen Segmenten, die etwas länger andauern, dann irgendwann keine Reaktion mehr kommen. Aber das war hier wirklich gar nicht. Auch wenn das 10 Minuten und länger ging, also Reaktionen waren wirklich die ganze Zeit da. Der genialste Abschluss, den ich im Gedächtnis habe hierzu von so einer Fernsehsendung. Super. Ja, also ich habe das ja dann auch in voller Länge gesehen, und zwar zweimal, einmal bei SmackDown und einmal bei NXT. Ja. Ich musste da zustimmen, das ist sicherlich, das hat mich ein bisschen erinnert von der Qualität. So, ich muss das jetzt ja mal. Raw gegen Nitro. Nee, das hat mich sogar, also damals WWF gegen WCW. als quasi die WWF da die WCW gekauft hat, da fehlte dieser, da hat man zu wenig draus gemacht, aber mich hat das aber von der, sag ich mal, von dem Überraschungseffekt und wie man auf einmal dachte, Mensch, das ist ja was Besonderes, hat mich das ein bisschen erinnert an dem, damals an den Heel-Turn von Hulk Hogan in der WCW. Das muss so, ich weiß nicht, das war glaube ich 97, 98 oder so. Ich kann mich da noch gut dran erinnern, da gab es irgendein Pay-Per-View und die WCW-Pay-Per-Views wurden damals im freien Fernsehen im DSF ausgestrahlt. Und ich kann mich erinnern, dass ich das auf DSF gesehen habe, da waren die beiden Outsider, da war Scott Hall und Kevin Nash und dann dachten sie, wir haben aber noch ein weiteres Mitglied. Und da war irgendein Match, ich glaube gegen Randy Savage oder so. Und dann kam Hulk Hogan reingerannt und sollte an sich, dachten alle, der hilft seinem alten Kumpel Randy Savage. Und stattdessen hat er halt Legdrop auf ihn gezeigt und das war dann quasi, da ist er zu den Outsiders gekommen und damit hatten die NWO gegründet. Und ich kann mich vor allen Dingen daran erinnern, dass es damals noch kein Problem war aus dem Publikum, irgendwie diese ganzen Pappbecher und das Zeug. Ja, das Segment kenne ich auch, das habe ich auch gesehen. Da lag dann am Ende der ganze Ring voller Müll da. Ja. Und das werde ich nie vergessen, wie ich das zum ersten Mal so in DSF gesehen habe. Und so ähnlich, also ganz so jetzt nicht mehr, aber jetzt weiß man einfach auch durch die ganzen Podcasts und so viel mehr, was so hinter den Kulissen passiert. Aber da war auch in keinem Podcast irgendeine Vorahnung oder irgendwas, dass da was Besonderes kommt. Also das war trotzdem ähnlich. Damals. Also fand ich ja, vor allem, es war auch, es war ein sensationell gutes Segment. Ja, man hat ja auch, es ist so eine Sache, man hat oftmals gute Ideen, setzt sie dann aber nicht gut durch und hier war einfach die Idee fantastisch und auch die Durchsetzung, Ausführung fantastisch. Genau, und war das Beste. Es wirkte total real. Aus meiner Sicht war das Beste, das wirkte sehr real, vor allen Dingen dadurch, dass die nachher den ganzen Ring mehr oder weniger demoliert haben und da diese Ringbedeckung weggenommen bis zum Holz, also da kann man auch mal sehen, wie hart so ein Ring eigentlich ist. Weil das macht WWE normalerweise gar nicht. Also da ist Vince McMahon bekannt für, da an den Ringen und an diesem ganzen Aufbau, dass er da überhaupt keinen ran lässt. Und deshalb dachte man, hätte man, wenn man nicht mehr besser Bescheid weiß, hinter den Kulissen denken können, vielleicht ist das sogar wirklich echt. Also jemand, der nicht so häufig so diese Internetseiten liest und so. Es gibt ja sowieso immer, das wurde auch wieder hier gezeigt, diese erschrockenen Gesichter, die da mit den Händen vorm Gesicht da standen. Also das finde ich ja immer wieder entzückend. Ja, das sind die Leute, die lesen halt nicht die Internetseiten und so. Und die wissen dann nicht, die denken schon, ja, die Kämpfe sind zwar vom Ergebnis her, ist das zwar abgestimmt, aber das eine oder andere denken die dann wahrscheinlich, das ist vielleicht doch echt. Und da, das war so gut gemacht. Da wird so der 0815-Fan gedacht haben, das könnte echt sein. Der 0815-Fan. Thomas, bist du auch ein 0815-Fan? Nein. Bin ich ein 0815-Fan? Nein. Okay. Das finde ich doch toll. Ja. Aber was auch jetzt natürlich noch wichtig ist zu sagen, dass es erstens, Michael Cole ist, bevor die ganzen Leute angegriffen geflüchtet. Worden, werden konnten, entwischt. Das heißt, er ist weggelaufen. Da gibt es ja einige Gerüchte, dass Michael Cole vielleicht der Manager von diesem quasi von diesem NXT Heel Stable wird. Mhm. Das ist das eine. Und das andere, was man noch sagen muss, das hat ja dann mit der Entlassung von den. Ja, da kann ich noch mal ganz kurz einsetzen. Da habe ich nämlich noch was zu sagen. Das fand ich am besten in diesem Segment und gerade deshalb wurde Daniel Bryan entlassen. Der Justin Roberts, der wurde da so derart extrem mit seiner Krawatte gewürgt, dass ich fand, dass das war ein ganz großer Punkt, was da hinzugefügt wurde, dass das wirklich sehr realitätsnah war. Es wirkte wirklich sehr hart. Und gerade deshalb, tja. Und, fand die WWE, nee, das geht ja nicht, viel zu brutal, ja. Und irgendjemanden müssen wir da dann ja entlassen, um zu zeigen, nee, das geht auch so nicht, dann machen wir das mit Daniel Bryan und es wurde auch gesagt, wohl, dass die Regie da falsch das falsch gemacht hat und das Bild war da ja wohl kurze Zeit war das wirklich voll drauf gerichtet auf diese Attacke. Das hätte nicht so sein sollen. Ja, es ist nicht so richtig, also Daniel Bryan ist wohl nur das oder Bryan Danielson jetzt wieder ist wohl da nur das Opfer. Es gibt da wohl ein ungeschriebenes Gesetz in der WWE, Chris Benoit, dass so diese Würgeattacken in dieser Brutalität nicht erwünscht sind auf dem, was ich auch wieder irgendwie lächerlich finde, in dem kinderfreundlichen WWE-Programm. Es gibt jetzt allerdings auch das Gerücht, oder ist wohl ziemlich sicher so, dass diese Kündigung, nachdem dieses so hart ist, zwar von Vince McMahon persönlich ausgesprochen worden ist, dass aber auch gesagt wurde, dass man durchaus mit ihm nochmal arbeiten will. Das, ja, Moment, erst noch was anderes. Dass Vince McMahon selber aber das nicht sozusagen von sich aus losgetreten hat, sondern dass es Leute außerhalb der WWE gab, also wahrscheinlich Sponsoren, mit denen man zum Beispiel diese Verträge über die diese Figuren hat, Kinderspielzeug, dass sich wohl von den Leuten außerhalb, die aber WWE viel Geld bezahlen, jemand. Ja, Vince selber ist von den Leistungen von Daniel Bryan hier auch sehr überzeugt, muss man sagen. Ja, das interessiert ja die Leute, die das Kinderspielzeug produzieren, nicht? Denen ist das ja vollkommen egal. Die haben jetzt halt was gefunden und haben gesagt, das wollen wir nicht, dass das in Verbindung mit unserem Spielzeug steht. Und dann war Vince McMahon im Prinzip gezwungen, sozusagen ein Bauernopfer zu bringen. Und da das nun mal Bryan Danielson war in dem Segment, war er da dran. Jetzt hat er zwar vom WWE so unter der Hand die Aussage, was du gerade gesagt hast, wir werden wahrscheinlich mal mit dir wieder zusammenarbeiten. Die haben ihm aber nicht gesagt, wann. Also die haben ihm nicht gesagt, in 6 Monaten oder so. Und dann gab es die ersten Gerüchte, naja, heute Nacht ist ja TNA Slammiversary Pay-Per-View. Mal gucken, ob dann Bryan Danielson da vielleicht als Überraschungsgast auftaucht. Glaube ich nicht. Das kann eigentlich nicht sein, weil er eine 90-Tages- Sperrklausel hat. Das heißt, die können ihn frühestens in 90 Tagen haben, aber es soll wohl in WWE hinter den Kulissen auch Leute, die, als sie von dieser Entscheidung gehört haben, gesagt haben, na, da haben wir TNA direkt den nächsten Main-Eventer geliefert. Also da gibt es wohl einige hinter den Kulissen, die da in den Büros von WWE arbeiten, die davon ausgehen, dass er zu TNA geht. Gleichzeitig hat Bryan Danielson wohl schon sich umgeguckt nach Independent Bookings für Kämpfe. Also weiß ich nicht, ob er dann Ring of Honor oder Dragon Gate oder solche Geschichten halt. Ist wieder ein Höllenlärm und ballert die Anlage, aber egal. So, Raw insgesamt. Also das ist, ich halte das für hochproblematisch, weil das Problem jetzt ist in diesem NXT-Stable, dass Daniel Bryan da halt der Wichtigste war. Technisch der beste Wrestler. Wade Barrett ist der wahrscheinlich der Wichtigste von der Storyline, weil er der Sieger ist und damit der Anführer. Er kam ja auch als Erstes da rein. Und die hätten quasi, Wade Barrett ist ja vom Kämpferischen noch nicht so gut, die hätten viel machen können, einfach in Tag-Teams. Dass er erstmal viel Wade Barrett zusammen mit Bryan Danielson und dann macht Bryan Danielson halt hauptsächlich die technische Arbeit. Und das fehlt jetzt weg. Und da gibt es keinen anderen bei den NXT-Leuten, der auf einem ähnlichen Niveau ist. Das wird schwierig jetzt. Das ist schrecklich, wie die hier die Anlage. Dieser Engel war super, aber es wird jetzt sozusagen bei dem, was man jetzt damit machen könnte und rausholen könnte, da wird die WWE sich offensichtlich dann ein bisschen schwer tun. Ja, ich hoffe, dass da noch einiges rausgeholt wird, denn man kann da jetzt ja nicht einfach 6 Monate warten, das dann nochmal bringen. Nee, das kann man nicht machen. Also, das geht nicht. Die müssen jetzt am Montag. Einmalige Chance, da muss jetzt was kommen. Was man ja sagen muss, der Engel, der ist so gut. Ich war noch nie so gespannt wie jetzt auf eine Montags-Raw-Sendung. Nee, ich auch selten. Also, da bin ich gespannt und dann, die müssen was machen. Also, die müssen, eigentlich müssen sie auch beim Pay-Per-View jetzt was machen, beim Fatal 4-Way. Die können nicht einfach so weitermachen. Nee, Wade Barrett hat jetzt ja auch noch ein Titelmatch beim Pay-Per-View inne. Ja, also die können zum Beispiel irgendwie so eine Storyline machen, Randy Orton sollte eigentlich sowieso nicht kämpfen. Dass, weiß ich nicht, am Montag vielleicht Randy Orton irgendwie so stark attackiert wird, dass er halt doch nicht zum Pay-Per-View antreten kann. Dann kriegt Wade Barrett seinen Spot und gewinnt beim Fatal 4-Way den Titel von John Cena. Und dann machten sie das ähnlich wie damals NWO, dann macht er da schön NXT drauf auf den Titel und erklärt den WWE-Titel um zum NXT-Titel und dann müssen alle WWE-Wrestler auf einmal gegen die NXT-Leute ankämpfen, damit die WWE nicht zerstören. Das wäre super. Die haben die Storyline auch ein bisschen weitergeführt, sogar bei Florida Championship Wrestling. gab bei Florida Championship Wrestling wohl ein Tag-Team mit zu dem Zeitpunkt dann noch Brian Danielson und Heath Slater gegen Miss und ich glaube Christian. Also da hat dann sogar auf, haben sogar auf der WWE-Seite ein Babyface und ein Heel zusammengearbeitet, nur weil es gegen NXT ging. Aber ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Also die Raw insgesamt war mies, nur das letzte Segment war halt sehr gut, 1,75 Sterne für Raw. Ja, also ich würde sagen, die Raw bis zum Schluss klingt schwer nach Daumen nach unten, habe ich auch überall gehört. Und alle haben dann aber gesagt, aufgrund des letzten Segments Daumen nach oben. Daumen zur Seite, also Daumen nach oben nur wegen den letzten 10 Minuten nicht. Das heißt jetzt nicht, dass das Segment nicht fantastisch war, aber... Ich gucke mir halt erst 2 Stunden an und wenn 2 Stunden Mist sind und dann 10 Minuten gut, dann heißt das nicht Daumen nach oben. Es gibt interessanterweise, da gibt es ja unterschiedliche Theorien. Es gibt auch Leute, die sagen, dieses letzte Segment hat nur so super funktioniert, gerade weil die Sendung davor so furchtbar war. Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, weil ich habe das davor ja nur in Ausschnitten gesehen. So, wir gehen weiter zu NXT vom 8.06.2010, die erste Sendung von Season 2. Ich habe hier alle Paare von Pro und Dingens Rookie aufgelistet. Ich könnte die hier mal vorlesen. Mach mal. Kofi Kingston und Michael McGillicuddy, das ist der Sohn von Mr. Perfect, Kurt Hennig. Der machte mir schon mal einen recht guten Eindruck. Er hat bei Florida Championship Wrestling unter dem Namen Joe Hennig gekämpft. Und kein Mensch weiß, warum wird in diesen ganzen Segmenten gesagt, er ist der Sohn von Kurt Hennig, hat aber einen anderen Nachnamen, also McGillicuddy. Das ist doch albern, oder? Was soll denn diese Namensumbenennung? Naja, das da habe ich jetzt noch nicht dran gedacht, finde ich jetzt nicht weiter dramatisch. Mark Henry und... Ich bin das katastrophal. Mark Henry und Lucky Cannon, auch nicht ganz uninteressant. Zack Ryder und Titus O'Neil, der erinnert mich so ein bisschen an Ezekiel Jackson. Ja, aber ist nicht so ein massiger Typ, ist so ein ganz ernster, der immer böse guckt. Laycool und Caval, super, fantastisch. Ja, das ist ein Problem, ne? Also Caval ist ja nun vom Technischen und von den Erfahrungen her deutlich der Beste, ist im Prinzip so der Bryan Danielson aus der Season 2 und der wird jetzt quasi da zum Comedy-Aspekt runtergebracht. Ach, das muss gar nicht mal, das sind Laycool, also das heißt, er steht da ja so ein bisschen außen, also es kann durchaus sein, dass das da durchaus passt. Ich bin da skeptisch, aber gut, ich will mich gerne vom Besseren überzeugen lassen. Ja, wen ich auch super finde, Cody Rhodes mit Husky Harris, super. Husky Harris ist mein neuer Lieblingswrestler. Ja, bei mir auch mitunter. Der ist in der Show, der ist super. Und der kann im Ring auch durchaus was. Der kann zwar im Ring nicht viel, aber... Ach, der kann durchaus schon was. So schlecht finde ich den gar nicht. Ja, das wirst du noch... man hat ja nur 2, 3 Aktionen von ihm gesehen. Er gibt sich Mühe, aber was ich so bisher alles gehört habe, so auf ganze Matchlänge, wenn er Einzelmatches ist, soll der aus der Familie, das ist ja der Sohn von IRS, einer der Söhne vom IRS, von den, ich glaube, 2 Söhne von denen kämpfen und er ist wohl der Schwächere. Aber er ist ein schöner Typ, weil er ist halt so ein bisschen so ein dicklicher Typ, eher so wie Dusty Rhodes. Ja. Darauf hat Cody Rhodes auch angespielt. MVP und Percy Watson, das ist auch so ein ganz toller Typ. Das ist der Schwarze mit der Brille, ne? Der genau. Die Brille nicht abgenommen. Super. Wie aus so einer amerikanischen Kindersendung, so eine Comedy-Zeus. Fantastisch. Der so ein bisschen total immer durchgeknallt. Den finde ich super. Ja, ich auch. Super. John Morrison und der Riese, Eli Cottonwood. Ja, der ist im Ring eine Katastrophe. Also im Ring, ich hatte mich schon fast wieder etwas überrascht. Also, ist kein Grey Carly. Er ist leicht beweglicher, also er kann diese Power-Moves, die bringt er recht gut über. Ist im Ring natürlich nicht fantastisch, aber ich finde den für so eine Sendung ganz interessant. Weil ich finde Season 2, finde ich von den Charakteren sehr interessant, also es sind sehr schöne Leute mit dabei. Also der Eli Cottonwood ist hoffentlich nicht der Erste, der rausgeschmissen wird, weil Kämpfe nee. Nennung gar nicht. Nee, ich weiß nicht, hoffentlich nicht. Ich will hier eigentlich, ja, Luke, Lucky Cannon kann von mir aus raus. Ja, das wäre nicht so schlimm. Und zuletzt The Miz und Alex Riley. Ja, das ist so ein, die passen jetzt gut zusammen. Der Alex Riley, der spielt so diesen arroganten All-American Boy, dem alles gelingt und der alles gewinnt und der besser ist als alle anderen. Ja. Gefällt mir auch durchaus. Der ist ganz gut in seiner Rolle. Ja, dann kommen die Pros alle raus mit ihren Rookies, stellen die kurz vor und dann wird gesagt, also in dieser Season kann dann ja auch der Fan mitentscheiden. 50% kommt von den Pros und 50% kann der Fan über via wwe.com mitentscheiden, also upvoten. Und hast du schon abgestimmt? Nein. In 3 Wochen gibt es die erste Entscheidung, also erste Poll. Ich weiß nicht, ob das dann schon die Entscheidung ist, wo jemand rausfliegt oder erst diese nur zum Übersicht. Ich glaube, das muss die Übersicht sein, weil am Anfang hat Matt Zweig gesagt, in 6 Wochen fliegt der erste raus. Ja. Die Season geht insgesamt diesmal nur 12 Wochen. Ich hoffe, es gibt am Anfang wieder die Wettbewerbe. Aber ich glaube fast nicht. Bitte was? Ich hoffe, es gibt am Anfang wieder die Wettbewerbe, aber ich glaube fast nicht. Glaube ich auch nicht, die sind so verrissen worden, was ich eigentlich schade finde, weil ich fand die eigentlich lustig. Ja, ich auch. Mal gucken, hoffentlich kommt wieder was, aber bisher gab es noch nichts. Ich habe die Befürchtung, es kommen ganz viel so alberne Matt Striker-Interview-Segmente und die finde ich furchtbar. Mhm. So, im Ring gibt es dann ein paar Wortwechsel, beziehungsweise es fängt schon so leicht mit einem kleinen Gebrawle an, aber es ist nichts weiter Schlimmes. John Morrison besiegt mit seinem Rookie, ich habe hier gerade nicht die Namen, ich muss mal gucken, John Morrison und Eli Cottonwood besiegen Zack Ryder und Titus O'Neil via Starship Pain nach 2 Minuten 44, 1,5 Sterne. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd, ne? Wenn der erste Rookie gleich von einem Pro gecovert wird, heißt das natürlich, na, die Rookies sind doch alle nicht so gut. Naja, Pro ist natürlich eine Stufe höher, ne? So, und dann neuerdings wieder etwas anderes. Die Pros, die sitzen jetzt immer vorne am Entrance. Jetzt bei der letzten Season war das ja nur bei den letzten Folgen so. Jetzt scheint das immer so zu sein. Und The Miz wird dann direkt mal gefragt und ist mit der Leistung von John Morrison und Eli Cottonwood nicht zufrieden. Also ich finde, dass die da vorne sitzen, finde ich eigentlich ganz okay. Ich auch. Ich glaube, in der allerletzten Folge der ersten Staffel fand ich gut, als William Regal dann noch einmal da Ärger zwischen den Pros gemacht hat. Mhm. Ich hoffe mir, dass es in dieser Season ab und zu mal auch dann in der Stuhlreihe, wo die Pros sitzen, ein bisschen Action gibt. Ja. So, der zweite Match. MVP und Percy Watson besiegen Cody Rhodes und Husky Harris durch eine Art DDT von Percy Watson nach 5 Minuten 28, 2,5 Sterne. Und was war die beste Aktion in dem Match? Wo wir gerade bei meinem neuen Lieblingswrestler Husky Harris sind. Dieses Gerenne in die Ecke. Mhm. Ich glaube, eine super Situation. Ich muss mal kurz aufessen. Mhm. Oh Gott, oh Gott. Es gab eine super Situation, wo der, wer war der andere? Percy Watson, glaube ich, ne? Ja. Wo der Percy Watson am Boden lag und dann ist Husky Harris in die Ringseile und ist dann hochgesprungen und quasi mit dem Rücken oder mit dem Rücken quasi. Ach ja. Stimmt, das war fantastisch. Ich dachte erst, es geht daneben, weil er sich auch so leicht weggerollt hatte. Aber das war wirklich toll. Es sah sehr brutal aus. Das war super. Stimmt. Ich hoffe, dass er das in jedem Match macht und dass das seine super Aktion wird. Leider hat er ja verloren. Das war wirklich toll. Ja. Cody Rhodes ist mit Husky Harris nicht so ganz zufrieden. MVP findet Showtime Percy Watson allerdings toll. Aber Cody Rhodes hat auch gesagt, auch so einem Superathleten wie dem Percy Watson kann jeder einen Star machen. Aber ich mache aus meinem Rookie, der eigentlich gar nichts taugt, den großen Sieger. Das heißt, Cody Rhodes will zumindest mit ihm zusammenarbeiten. Ja. Anders als das in der letzten Season mit Miz und Bryan Danielson war. Mhm. Es wird nochmal gezeigt, wie die Rookies von Season 1 bei Raw alles auseinandergenommen haben. Dazu geben die Rookies ihre Meinung ab. Viele sagen, dass man so halt ein Statement abgibt oder sie sagen oder machen irgendeinen Müll. Matt Striker heißt die Rookies dann in der WWE willkommen und alle Pros stürzen sich auf die Rookies. Welch ein schöner Empfang. Das war also das Statement der Pros. Ja. Naja, wenn es sein muss. Also der Schluss, dass sie das Statement nochmal gezeigt haben, fand ich gut. Dieses, dass die Pros dann die Rookies verprügeln. Naja, das ist halt so diese alberne kindliche Initialisierungsphase, die es ja wohl wirklich im Wrestling gibt, die aber sonst hinter den Kulissen stattfindet. Das fand ich ganz schön, dass sie das das Segment jetzt nochmal gezeigt haben in voller Länge. Ich hatte mir das schon fast gedacht, da ich das bei Raw aber ja schon gesehen hatte, fand ich das jetzt nicht fantastisch. Ja. Und vor allem, dass sie das bei allen Sendungen nochmal gezeigt haben in voller Länge und nicht irgendwie zusammengeschnitten, fand ich auch nicht so fantastisch. Also, dass sie zuletzt habe ich es überspielt. Ja, Entschuldigung. Zuletzt habe ich es dann weggespult. Bei SmackDown, bei Superstars habe ich es mir ausnahmsweise nochmal angeguckt. Ja. Ja, ich habe es ja bei SmackDown das erste Mal gesehen. Also ich fand es hier gut, dass sie das Segment gezeigt haben, dass sie aber dann jeden Rookie gefragt haben, was glaubst du, was hältst du denn jetzt davon, was sind deine Gedanken? Ja, das machen sie ja sowieso viel. Das war ein bisschen viel, also da sollten sie lieber sagen, okay, dann werden 3 Rookies zu der einen Frage gefragt und wenn dann 20 Minuten später wieder so ein Segment mit Fragen an die Rookies kommt, werden halt 3 andere Rookies befragt, aber immer alle zu fragen. Ja, bei diesen Sachen hadert das noch so ein bisschen. Eine sehr interessante erste Folge, die Story WWE Pros vs. NXT Rookies finde ich super, auch die neuen Rookies sind gut, man kann gespannt sein, 3 Alpha-Sterne für diese Sendung. Ja, hat mir auch gut gefallen. Ja. Superstars vom 10.06.2010. Achso, da habe ich gar nichts von gesehen. Nee. Ich bin nicht mal gelesen, das Superstars ist bei mir irgendwie ganz weg vom Radar. Ja, war bei mir auch lange Zeit und dann habe ich es wieder angefangen und ich bereue es nicht wirklich. Alicia Fox besiegte Gail Kim in einem verhältnismäßig sehr guten Diven-Match. Alicia Fox besiegte Gail Kim durch diesen Scissors-Kick, den sie da ja als Finish hat. Und bei diesem Scissors-Kick liegt Gail Kim dann noch auf dem Turnbuckle. Die wollte vorher einen High-Flying-Move zeigen, wurde da dann aber dran gehindert. 4 Minuten 52, 2 Einfüll-Sterne, fand ich sehr schön. 10 Minuten ist für ein Frauen-Match ziemlich lang, aber das ist ja wohl bei super. Ich habe 4 Minuten gesagt. Ja, länger sind. Ich habe 4 Minuten 52 gesagt. Ich habe 10 verstanden, dann habe ich es einfach falsch gehört. Ja. Dann ist 4 Minuten ist ja normal, das ist okay, da ist ja nichts. Zack Ryder und Primo besiegen Yoshitatsu und Goldust, tolles Match mit Non-Stop-Action. Das Match wird durch einen Rump Ryder gewonnen von Zack Ryder, der Finish-Move, dieser Face-First-Leg-Drop. 7 Minuten 25. 2/3 Sterne. Übrigens das Match der Woche. Mhm. Ja, matchtechnisch war auch nicht viel Gutes. Also gut, ich habe ja nur SmackDown und NXT gesehen. Aber da war jetzt auch wirklich nichts. Selbst bei SmackDown habe ich ziemlich viel noch nebenbei, weil ich ja dann Freitagabends erst von der Dienstreise zurückgekommen bin, nebenbei irgendwie Klamotten weggepackt. Ja, auch sehr spannend. Schon wieder wird das NXT-Segment von Raw in voller Länge gezeigt. Das war ja wirklich gut, aber man muss es nicht bei jeder Show ungeschnitten zeigen. Ein 3- bis 4-minütiges Highlight-Video würde doch reichen. Achso, nee, Superstars. Wir sehen ja noch gar nicht bei SmackDown. Wir sind ja noch bei Superstars. Da haben sie das auch schon wieder in ganzer Länge gezeigt. Ja, das haben sie bei jeder Wochenshow in voller Länge gezeigt. Wollen wir wetten, dass sie am Montag bei Raw als allererstes das Segment in ganzer Länge zeigen? Nein, nicht in ganzer Länge, das glaube ich nicht. Ich bin mal gespannt. Im zu kurzen Main Event besiegt Kofi Kingston Luke Gallows via SOS nach 6 Minuten 5 2 Sterne. Die 3 Matches waren alle gut, das Video von Raw war für eine kurze Show wie diese aber einfach zu lang und zog sich über einen großen Teil, weshalb der Main Event auch zu kurz wurde. Trotzdem durchaus unterhaltsam, 2,5 Sterne. Hm. Wer kommentiert eigentlich zurzeit bei Superstars? Matt Stryker und Todd Grisham? Kann das sein? Also wie bei SmackDown? Nee, wenn das SmackDown war, nee. Nee, Michael Cole und Jerry Lawler. Ach nee, Quatsch. Das ändert sich, je nachdem welcher Part das ist, ob das SmackDown oder Raw ist. Das ist dann unterschiedlich. Das wird ja auch an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Stimmt, so war das. Okay, wenn das letzte Match war jetzt mit Zack Ryder, Primo und wer waren die mit Gegner? Ne, das war das breite Match. Aber da war irgendwie Kofi Kingston dabei, da müsste es ja eigentlich SmackDown sein. Kofi Kingston gegen Luke Gallows war der Main Event. Ja, das ist ja auf jeden Linebacker gewesen sein. Ja. Hat Michael Cole irgendwie was noch zu dem Segment von Raw gesagt? Weil er, nee, kann ja nicht, da müssten ja dann Matt Stryker und Todd Grisham gewesen sein. Zu dem Segment von Raw wurde im ersten Match zwischen Alicia Fox und Gail Kim geredet, ja. Hat irgendjemand von den Kommentatoren, also hat Michael Cole speziell, weil der ist ja weggerannt während des Segments, hat der noch irgendwas zu dem Segment gesagt? Er hat gesagt, dass er abhauen konnte und ja, gut, fand das halt nicht, ne? Okay, mehr hat er nicht gesagt. Ja. Ich versuche nur gerade Hinweise zu bekommen, ob das stimmt, dass er eventuell da irgendwie so eine Heel-Manager-Rolle für die NXT-Rookies übernimmt. Ja. Oder, aber dann kann man aus den Kommentaren noch nichts ableiten. Nee. SmackDown vom 11.06.2010 beginnt mit einem 15-minütigen Promo, welches ich jetzt mal kurz zusammengefasst habe. Jack Swagger meint, Rey Mysterio hätte nichts verdient, kein Titelmatch und so weiter und so fort. Rey meint aber, alles, was Swagger gesagt hätte, wäre absolut dumm und nur Müll und er wäre nur ein 6.9 beim PPV davon entfernt, um ihm den Titel zu nehmen. CM Punk kommt dazu und erwähnt den Angriff der NXT-Rookies auf ihn. Er bezeichnet sich als außergewöhnlich und bei Fatal 4 wird er vierfacher Straight Edge World Champion. An der Stelle wird auch Swaggers Sprachfehler wieder angesprochen, der wird jetzt ja immer wieder erwähnt. Rey Mysterio fragt dann, warum CM Punk nicht endlich seine Maske abnimmt. Auch Big Show kommt dazu und sagt, dass natürlich er gewinnen wird. Und auch er fragt, warum Punk die Maske nicht abnimmt. Er sehe doch auch so gut, also er selber, Big Show, sehe doch auch mit Glatze gut aus. Rey müsste sie tragen, da er aus Mexiko kommt und so weiter und so fort, aber CM Punk hat da ja nicht wirklich einen Grund zu. Was ich ganz gut fand an der Stelle, dass CM Punk tatsächlich seine Verletzung vom Montag verkauft hat, also wirklich sich da die Rippen gehalten hat. Und was wir auch vorhin vergessen... Das hat Matt Stryker bei NXT übrigens auch noch gemacht. Er hat sich da auch immer wieder so an den Bauch gefasst. Ja, was wir vorhin noch vergessen haben zu Raw, ist, dass als dieser Eingriff von den NXT-Leuten kam, das war, da lief ja gerade das Match zwischen CM Punk und John Cena und CM Punk und Luke Gallows, die sind auch erst alle, aber außerhalb des Rings, von den NXT-Leuten verprügelt worden. Und dann ganz später dann auch nochmal. Ein ganz komisches Segment, als die ganzen NXT-Leute John Cena im Ring verprügelt haben, irgendwann kam dann CM Punk auch nochmal rein und hat sich auf die NXT-Leute gestürzt, quasi, als wenn er John Cena helfen wollte. Naja, er steht da halt für die WWE, ne? Da hatte ich aber auch den Eindruck, na, die haben vielleicht doch von der WWE alle damit gerechnet, dass Ray die Abstimmung gewinnt am Montag. Weil das hätte dann irgendwie schon besser gepasst. Mhm. Aber egal, aber das ist mir noch bei dem SmackDown-Segment gleich aufgefallen, was ist denn mit CM Punk los? Was war denn da? Und dann habe ich mich erinnert, ah ja, da kommt ja noch was. So, dann erscheint Kane auf dem Screen und meint, er wird den Verantwortlichen finden, der da Undertaker übel zugerichtet hat und ihn in einen Sarg packen, der da dann auch nebenspäht. Und er nennt dann wieder diesen Satz, there will be vengeance. Vengeance ruft er ja momentan recht oft aus. Ja, seltsam. Ist eigentlich fast ein bisschen schade, dass sie den Pay-Per-View mit dem Namen Vengeance abgeschafft haben. Ne? Das ist jetzt eigentlich ganz gute Werbung dafür. Ja. Früher gab es ja mal einen. Mal ganz kurz als Zwischenfrage. Was hältst du denn eigentlich jetzt von dem Push von Kane? Das wirkt ja fast so ein bisschen so, als wenn, weil Undertaker weg ist, die versuchen quasi Kane so ein bisschen die Rolle vom Undertaker einnehmen zu lassen. Finde ich nicht weiter. Finde ich ganz angenehm. Ich finde die Story an sich auch ganz gut. Ja. Also ich fand sein letztes Promo in der Vorwoche, das am Anfang gleich, das fand ich sehr gut. Aber ja, das stimmt. In den Matches möchte ich ihn an sich nicht unbedingt sehen. Nee, das stimmt. Aber ich bin durchaus gespannt, wie diese Story weitergeführt wird. Ja. Dieses Promo ging 15 Minuten und fand ich sehr gut. Dieses ganze Segment. Rey Mysterio besiegt, klar, Jack Swagger. Warum lässt man Swagger nur immer so schlecht aussehen? Das ist eine gute Frage. Ja, vor allem, warum lässt man ein Match wie Rey Mysterio gegen Jack Swagger im freien Fernsehen laufen? Weil das ist eigentlich ein Match, das gehört in einem Pay-Per-View. Und naja, man hat halt zwei Matches gezeigt mit den vier Leuten, die beim Pay-Per-View aufeinandertreffen. Das macht man ja immer fast immer so, ne? Ja, aber es ist trotzdem immer schlecht, weil kein Wunder, dass die Leute weniger Pay-Per-Views kaufen, wenn solche Matches dann im Fernsehen kommen. Rey Mysterio gewinnt via 6-1 und Springboard Leg Drop nach 9 Minuten 42, 2,5 Sterne. Nach dem Match schlägt Jack Swagger noch auf Rey ein, bis Kane kommt und beiden einen Chokeslam verpasst. Mhm. Leg cool, das momentan beste Team überhaupt, hält ein tolles Promo. Layla besiegt daraufhin Tiffany via Neckbreaker nach einer Minute 44 ein Stern. Was hältst du denn davon, weil das ist das Einzige, was mir nicht so gut daran gefällt, dass Layla und Michelle McCool quasi beide die Championess sind? Gefällt mir ebenfalls, wie das ganze Team sehr gut. Weil die ein Handicap gewonnen haben, dass die beide Champions sind. Die laufen auch mit zwei Gürteln dann durch die Gegend. Gefällt mir sehr gut, habe ich kein Problem mit. Das ist für mich so ein bisschen TNA-Booking. Ja, finde ich gar nicht. Layla hat ja den Titel, kann damit machen, was sie will. Da kann sie ja auch sagen, okay, Michelle, du bist jetzt auch mit Women's Champion. Das ist ja gar kein Problem. Nee, das geht nicht. Das war damals nicht mal möglich, als Andre the Giant versucht hat, den Titel, den er von Hogan gewonnen hat, an den Million-Dollar-Man zu verkaufen. Und wenn man den Titel nicht verkaufen kann, kann man ihn auch nicht freiwillig einfach so durch, du bist jetzt mal mit Champion abgeben. Ach, verkaufen ist ja was ganz anderes. Das geht nicht. Sie ist ja auch nur self-proclaimed mit Women's Championess und so. Die richtige, es wird ja mal gesagt, self-proclaimed mit irgendwie Women's Championess oder so. Sie ist ja nicht die Haupt-Championess. Ist alles sehr in Ordnung. So, schon wieder das volle Video von Raw. Für mich jetzt das erste Mal, dass ich das die Woche gesehen habe. Von daher war ich froh, dass es kam. Ja, ich war nicht froh. Ich habe es diesmal auch überspult. Wahrhaftig. Christian besiegt Dolph Ziggler via Springing Rollup nach 3 Minuten 58 2 Sterne. Nachdem Christian Dolph Ziggler besiegt, wird er von Vince Archer, Archer und Zack Ryder attackiert. Und der Sleeperhold von Dolph Ziggler folgt auch noch. Und eine Umarmung mit Vicky Guerrero. Nicht Zack Ryder, Vince Archer und Kurt Hawkins. Oh ja, ja, naja. Zack Ryder ist der mit dieser komischen Hose. Ja, das weiß ich wohl. Für sehen. Kane trauert am Sarg, geschmückt mit einem schwarzen Blumenstrauß. Ja. Drew McIntyre beschwert sich, dass der suspendierte Meta ihn letzte Woche angegriffen hat und ein Match bei Raw gegen ihn hatte. Durch Vince überliefert er, dass Matt von der ganzen WWE suspendiert ist. Er droht Theodore Long, dieser solle nichts Falsches tun, sonst hätte es Folgen. Kofi Kingston kommt und sagt, alle wären krank vom ganzen Gejammere Drews. Er solle endlich die Klappe halten. Kofi schlägt Drew zusammen. Mhm. Auch diese Fehde mit Drew McIntyre und Matt Hardy gefällt mir an sich ganz gut. Nur blöd, dass das Match bei Raw zwischen den beiden so veralbert wurde innerhalb von anderthalb Minuten. Das hätte man gut bei einem Pay-Per-View zeigen können. Ja, im Prinzip ist damit die Fehde, weiß nicht, ob die jetzt schon zu Ende ist und stattdessen irgendwie Kofi Kingston gegen Drew McIntyre kommt. Na, jetzt kommt ja erstmal die Fehde mit Theodore Long. Ja, das wird wahrscheinlich der Main Event im nächsten Pay-Per-View. Ja, warum nicht? Nee, das ist ja jetzt auch schon bei den Wochenshows. Das kann man denn ja nur noch mit einer Stipulation zeigen, mit irgendwie I Quit oder sowas. Ich weiß nicht, was sie sich dabei denken. Theodore Long und Drew McIntyre. Der Theodore Long, der ist doch auch schon über 50. Der bricht sich doch alle Knochen bei irgendeinem Move. Ja, mal davon abgesehen, dass er keinen Move kann, aber egal. Nee, aber selbst wenn jetzt Drew McIntyre irgendwie, weiß ich nicht, ein Chokeslam. Ach, der hat ja diesen komischen DDT als Finish-Move. Den kriegt er, glaube ich, gerade noch hin, wenn er den nicht zu schnell macht. Ich hoffe. Ja. Teddy Long will Backstage man, via... Man wirklich Angst um irgendwelche Verletzungen von Teddy Long haben. Ja, ich nicht. Teddy Long will Backstage via Telefon, nicht mit iPhone, mit einem Handy, mit Vince McMahon sprechen. Dies wird aber von Drew McIntyre verhindert, der nächste Woche ein Match gegen Long haben wird. Tritt dieser nicht an, wird er gefeuert. Kann natürlich auch sein, dass er sich feuern lässt. Man weiß das ja nicht, ne? Ja, weiß ich nicht. Also ich habe den Eindruck, die sind ganz zufrieden mit ihm bei SmackDown. Er macht das ja schon wahnsinnig lange. Ja, ich finde ihn auch ganz gut. Ja, macht das solide. Ja, gut. Der Main Event endet darin, dass Big Show fertig gemacht wird, bis Kane kommt. Man kann noch mal ganz kurz... Big Show besiegt CM Punk via Disqualification als die Straight Edge Society. Auch dieses Mal wieder mit dem Kapuzenmann. Man weiß ja noch immer nicht, wer das ist. Eingreift, nachdem Big Show CM Punk die Maske ausziehen wollte. 3 Minuten 32, 1,25 Sterne. So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem anderen. Der Main Event endet darin, dass Big Show fertig gemacht wird, bis Kane kommt und Chokeslams verteilt. SmackDown auf dem gewohnten Level mit spannenden Storys, sodass ich mich jetzt schon wieder auf die nächste Woche freue. 3 Einfeldsterne. Uiuiui. Ja, fand ich gut. Ja, also ich hatte das so nebenbei gesehen, und aber das mag auch daran, dass ich, wie gesagt, da den War Angel zum ersten Mal gesehen habe, und im Vergleich zu dem War Angel ist alles andere ein bisschen verblasst dann. Vielleicht lag es auch daran, dass du es nebenbei geguckt hast. Nee, glaube ich nicht. Hast du die Match denn auch nebenbei geguckt? Mach das, nee, da gucke ich dann meistens schon, aber das war ja alles relativ kurz, bis auf Swagger gegen Ray. Nee, ja, das war ja auch durchaus nett. Nur dass Swagger halt wieder so Mist. Ja. Match der Woche. Zack Ryder und Primo gegen Yoshitatsu und Goldust von Superstars. Schon wieder eine interessante und sicherlich auch überraschende Auswahl. Normalerweise hätte ich Jack Swagger gegen Rey Mysterio von SmackDown genommen, da es mir aber nicht gefällt, wie schlecht Swagger manchmal dargestellt wird, habe ich mich für dieses entschieden. Ein sehr schnell geführtes Match mit Non-Stop-Action. Es gab gute Moves und Konter, insgesamt bekam man hier also spaßige Tag-Team-Koste wert. Zack Ryder konnte durch seinen Rump Ryder, einem Art Leg Drop, bei dem er den Gegner face first auf die Matte hämmert, für sein Team den Sieg einfahren. 7 Minuten 25, 2¾ Sterne. Ja, habe ich nicht gesehen, aber wird dann ja wohl stimmen, ne? Also kann ich selber nichts weiter zu sagen. Fazit der Woche. Die 3-Hour Raw Viewers Choice war eine große Katastrophe. Bot aber das sehr gute Segment am Ende, was den Start zu einer tollen Fehde zwischen WWE Pros und NXT Rookies darstellt. Dies wurde in der sehr guten ersten Folge NXT in Season 2 fortgesetzt. Superstars war wie immer unterhaltsam und auch SmackDown präsentiert sich auf einem guten Level. Also eine schöne Woche. Ich hoffe, dass die Fehde WWE gegen NXT vernünftig weitergeführt wird, dann könnte das was ganz Großes werden. 3 Sterne für die Woche. Weißt du eigentlich, wer nächste Woche am Montag der Guest Host ist für Raw? Ja, ich habe das mal irgendwo gesehen. Das ist ein Kerl aus irgendeiner Serie, wo Big Show mitspielt. Achso, aber nichts Bekanntes. Nee, auf jeden Fall bei mir nicht. Ja, okay. Dann wollen wir mal gucken. Mal sehen, wie das läuft. Hast du noch was zu verlauten? Was liest du denn gerade? Ich wollte dir noch eine Frage stellen. Und zwar habe ich jetzt gelesen, am Anfang des Jahres hat ja Vince McMahon gesagt, Survivor Series machen wir nicht mehr, das ist veraltet, das kommt. Schade. Das sieht keine Käufer mehr, und jetzt scheint es wohl eine Kehrtwende zu geben und Survivor Series soll wohl dieses Jahr doch wieder stattfinden. Oh, das ist sehr, sehr schön. Meinung dazu. Fantastisch. Dann findest du das gut oder findest du das schlecht? Das finde ich super. Weil das ein Pay-Per-View war, auf den ich mich neben Royal Rumble, WrestleMania immer sehr gefreut habe, da ich diese Elimination Matches, die ja auch immer gut waren, sehr toll fand. Ja, ich finde das auch gut. Ja. Aber ich habe keine Begründung gehört, warum sie sich umentschieden haben. Es war wohl nur, dass quasi. Wir haben gemerkt, wie dumm das war. Im Fernsehsender eine Werbung für die Survivor Series lief. Also es gab wohl kein offizielles Statement vom WWE dazu. Mhm. Naja. Dann habe ich noch eine andere WWE-Frage. Ja. Und zwar hast du ja den Band 2 der WWE Comics. Willst du nicht mal deiner Zuhörerschaft erzählen, ob der Comic was taugt oder nicht? Ja, du hast den auch gelesen, du kannst da auch was zu erzählen. Ich habe den auch gelesen, aber ich will ja... Sagen wir mal so, der Comic ist auf eine seltsame Weise unterhaltsam. Wer nichts mit der WWE am Hut hat, sollte von diesem Comic den Finger lassen. Wer mit der WWE was am Hut hat und auf einen guten Comic gespannt ist, sollte die Finger davon lassen. Wer einfach nur ein bisschen Unterhaltung will und ein gutes Auge dafür hat, Wrestler als Comiczeichnung wiederzufinden und zu erkennen, ja, und halt nicht davon ausgeht, dass das ein ernsthafter Comic ist, sollte sich den durchaus kaufen. Ist nur auf Englisch erhältlich, also leichte Englischkenntnisse sollten vorhanden sein, wobei das nun nicht gerade so literatisch hohe Kost ist. Also mich hat's unterhalten. Und die Zeichnungen sind ja sehr gut. Man kann die Wrestler sehr gut erkennen. Also die Zeichnungen an sich waren jetzt für einen Comic nicht so schlecht. Man konnte die Wrestler halt nur nicht fantastisch erkennen. Also waren die Zeichnungen super gut? Super gut nicht. Die waren ganz nett. Aber man konnte die Wrestler teilweise erst nach kurzem Besprechen mit dir erkennen. Ich habe die eine Frau auf dem Bild habe ich bis heute nicht erkannt. Da weiß ich bis heute nicht, wer soll denn diese Diva Ja, sein. das weiß ich auch nicht. Ich habe Mickey James habe ich erkannt, aber wer das denn genau war, weiß ich nicht. Das ist, also man kann schon erkennen, das ist ganz schlecht geschrieben und Triple H wird, glaube ich, erschossen, oder was war das noch? Nee, nicht erschossen. Der ist dann bei diesem Match und irgendwie, ich weiß nicht, verblutet der dann oder irgendwie sowas. Genau, also Nee, es nicht ist schon, erschossen. glaube ich, in dem ersten Comic, den ich nicht kenne, ist, glaube ich, schon jemand gestorben. Und in Ja, den ich zweiten bräuchte die Comic. eigentlich mal. Ich weiß nicht, wie man die hier bekommen könnte, aber man müsste da eigentlich mal versuchen, die irgendwie zu bekommen. Nee, also den Blödsinn bestelle ich nicht nochmal. Und Triple H ist im zweiten Comic gestorben und ich nehme an, der Undertaker stirbt im dritten Comic oder so. Ja, das geht dann 50 Bände lang, bis der ganze WWE-Roster tot ist. Das ist auch ganz nett, also das. Du findest das ganz nett, wenn die ganzen Leute sterben. Ja, Ja, klar, das ist das ist ganz genau witzig, du. genau deine Ecke. Ja, klar. Warum genau meine Ecke? Ja. Aber jetzt mal wieder zum ernsthaften Wrestling. Es gab ja jetzt quasi Das diese war doch Invasion ernsthaft. von den NXT-Wrestlern bei Raw, ne? Ja, noch immer. Haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber die gab's ja. Und das Interessante ist, es gab in Mexiko bei der AAA-Liga, also das ist auch eine der größten Wrestling-Ligen da, die haben einmal im Jahr eine Veranstaltung, die nennt sich Triple Mania. Das ist im Prinzip so deren WrestleMania, der, ja, das hast WrestleMania-Bild. du Das schon mal macht, glaube ich, erzählt. auch schon jetzt 20 Jahre oder so. Und da gab es offensichtlich zum Ende hin auch irgendwie so ein Invasion-Engel. Und zwar gab es da ein Match zwischen L.A. Parker und L.A. Park. Das ist quasi, es gab früher einen L.A. Parker. Der hatte so ein bestimmtes Aussehen, so eine bestimmte Maske, also im Prinzip so ein ähnliches Gimmick, also ein Gimmick, was ganz deutlich ist. Und dann hat er irgendwann die Liga verlassen, aber die Liga hatte das Recht auf dieses Gimmick L.A. Parker. Und dann hat er aber als derjenige, der das über Jahrzehnte verkörpert hat, hat sich dann einfach umbenannt von L.A. Parker in L.A. Park. Und die Liga hat irgendeinem anderen Menschen das alte L.A. Parker-Gimmick gegeben. Und jetzt sind aber quasi die beiden, der neue, der das L.A. Parker hatte und L.A. Park in derselben Liga und sind gegeneinander angetreten und es ging im Prinzip darum, wer das Match gewinnt, der kriegt das Recht auf den alten Namen L.A. Parker und das Gimmick und der andere muss das Gimmick abgeben. Und mitten während dieses Matches sind wohl irgendwie Wrestler aus einer anderen Liga da reingekommen und haben da für Chaos gesorgt und dadurch ist das Match quasi irgendwie, weiß ich nicht, das Match soll wohl sehr, sehr gut gewesen sein, eines der besten mexikanischen Matches der letzten Jahre, soll aber dann irgendwie durch diese Leute unterbrochen worden sein. Und jetzt gibt es da wohl irgendeine Kommission, die dann entscheidet, wer jetzt eigentlich der Sieger ist. Also das ist ganz seltsam, weil jetzt zeitgleich quasi in der WWE und in der AAA so ein Invasion-Engel gelaufen ist, wo viele Leute gesagt haben, Ja, da hat man wohl Zufall gehabt, wa? vergleichbar ist, ja. Ja gut, solche Engels gab es ja schon häufiger, ne? Damals mit der NWO, das war ja das bekannteste. Bei Ring of Honor gab es das damals mit dieser anderen Liga, CZW. Also das ist nicht zum ersten Mal gemacht worden, aber das darf man natürlich auch nicht zu häufig machen. Dann habe ich zusätzlich noch heute UFC 115 geguckt. Da sollte man mal sagen, hast du ja auch gekämpft. Da hat ja Mirko, ah nee, Krokop bist du gar nicht, ne? Da hat aber auch einer, der Mirko heißt, gekämpft. Und der hat auch gewonnen. Und das war auch ein Kämpfer aus Kroatien, den ich hier in Köln bei der UFC gesehen habe. Und Chuck Liddell hat gegen Rich Franklin, der Rich Franklin hat in Köln auch im Main Event gestanden, gegen Wanderlei Silva. Chuck Liddell als die größte Legende, die die UFC hat, mittlerweile halt auch schon 40 Jahre, ist im Main Event leider K.O. geschlagen worden. Das heißt, das war wahrscheinlich das Ende jetzt seiner Karriere. Also jetzt muss er tatsächlich mal, der hat die letzten Kämpfe alle durch K.O. verloren, der muss jetzt aufhören zu kämpfen, das geht nicht mehr. Der hat sich so gut vorbereitet wie noch nie vor so einem Kampf, der war super fit, aber der ist mit 40 Jahren einfach zu alt für den Sport. Also das war also die große UFC 115 in Kanada. Da gab es einen interessanten Kampf, da gab es nämlich also es gab mehrere interessante Kämpfe, aber es gab eine schöne Szene, die so ein bisschen aussah wie Wrestling. Da gab es den einen, der mit so einem Fußtritt nach vorne, so eine Art Big Boot, auf seinen Gegner eingetreten hat und der Gegner hat quasi zeitgleich auch so ein Boot auf Gesichtshöhe gezeigt und der eine ist dann dabei umgekippt. Das sah so ein bisschen aus wie so diese Big Boot-Szene, die man häufig hat zwischen Undertaker und Kane, als wenn die beiden gegeneinander gekämpft haben. Und das war aber in einem echten Kampf und das sah ganz nett aus. UFC 115 war ansonsten eine solide Show, kann man empfehlen. Ich glaube, da gibt es ja jetzt dann noch Wiederholung. War nicht überragend, aber war solide. Heute Abend steht Fußball an, Deutschland gegen Australien. Ich hatte hier gerade so ein Stück Papier und einen Stift liegen, deshalb dachte ich, tippen wir einfach mal. Thomas, wie denkst du, wie wird Deutschland-Australien ausgehen? Ich tippe mal 2-0 für Deutschland. Um was tippst du? Um was? Wie um was? Ich tippe um gar nichts. Um eine Tröte. Meine, so eine Vuvuzela? Ja, cool. Ja, genau. Machen wir das wirklich? Ja, klar. Okay. Aber nur, wenn exakt das richtige Ergebnis getippt wird. Ja, klar. Also nicht nur Gewinn oder Verlust, sondern exakte Tor. Dann muss der andere dem anderen eine Tröte zuschicken. Nee, mitbringen. Ich bin Ende Juni in M und dann, wenn wir uns da sehen, dann muss der gewonnen hat, kriegt von dem anderen dann so eine Tröte überreicht. Okay, Ende Juni. Ja, das wird dann ja noch reichen. Wenn wir im Finale sind, dann kann ich dann ja mittröten. Wir werden uns übrigens die letzten beiden Spiele Dann wird das sowieso verboten werden mit diesen Tröten. Das ist, also im Fernsehen zum Gucken ist das nicht schön. Dieses ewige Gepfeife oder. Ach, ich finde, das im Fernsehen zu gucken, das ist wahrscheinlich noch sehr angenehm. Also ich finde das jetzt, ich reg mich da nicht wirklich drüber auf. Es ist wahrscheinlich schlimm, wenn du da vor Ort bist, ja. Vor allem, weil da ja auch Gefahr sein kann mit Gehörschaden und sowas. Aber am Fernseher stört mich das nicht wirklich großartig. Also ich find's ärgerlich. Also ich drehe öfter andere Reaktionen wären natürlich schöner, aber... Man kann ja teilweise die Kommentatoren gar nicht mehr vernünftig verstehen. Das finde ich nicht. Das wurde vielerorts gesagt, aber das fiel mir noch gar nicht auf. Das einzige Mal, wo man die schlecht verstehen konnte, war bei der Eröffnungsfeier, weil das da halt noch nicht so ausprobiert wurde mit dem Ton und so, aber nach den Spielen danach konnte man das jedes Mal 1A hören. Ja, aber das Spiel, was ich heute in Auszügen gehört habe, da habe ich dann wieder Ton aufgestellt, weil ich den überhaupt nicht verstehen konnte. Das war das zweite Spiel, was heute lief. Hast du was mit den Ohren? Nee, meinen Podcast konnte ich gut hören, nur ich habe auch ja gehört, aber das meiste, was ich gehört habe, waren halt diese albernen Tulpen. Aber es wird ja zum Glück im Moment überlegt, ob diese Tulpen in den Fußballstadien da eventuell sogar verboten werden. Weil das Problem ist, die Spieler haben auch das Problem, weil die rufen sich ja auf dem Feld untereinander auch Anweisungen zu, die können sich untereinander auch gar nicht verständigen. Tja, so ist das. So, ja, du hast 2-0 getippt. Es ist für Deutschland. Ja, es ist schwierig. Ich kann schlecht einschätzen, wie gut Australien ist. Ich würde jetzt mal so sagen, nicht so gut. Ist das so? Ja, ich weiß es nicht. Ich kenne die mehr als Rugby-Spieler, dass sie Fußball spielen, ist mir nicht so bewusst. Mhm. Ja, ist schwierig. Bisher waren ja alle Spiele nicht mehr als 2 Tore. Du hattest 2-0 getippt, ne? Ja. Es gab ja bisher immer nur recht wenige Tore. Also tippst du auf 5-0. Ah, ja, 7-0 muss schon sein, ne? Nee, also, ist schwierig. Ich tendiere zwischen... Ich weiß nicht, 1-1, ich weiß nicht, ich glaube Australien ist gar nicht mal so fantastisch, zumal jetzt ja viel gesagt, wir sind wieder in einer schwachen Gruppe, wieder Glück gehabt. Und dann tippst du 1-1, das ist aber komisch. Ja, ich habe gesagt, aber. Ich tippe 2-1. Wir tippen um so eine Tröte, Vuvuzela oder Vuzuela, wie auch immer, die wird am Ende Juni dem jeweiligen Gewinner mitgebracht, sollte genau das Ergebnis getippt werden. Für wen tippst du 2-1? Für Deutschland. Für Deutschland? Du tippst 2-0 für Deutschland? Ja. Okay. Ja, dann will ich mal hoffen, dass das 2-0 in Erfüllung geht. Ja, dann muss ich mir hier wohl so einen Kasten Bier kaufen, um so eine Tröte zu bekommen. Ja, kannst du ja dann wegkippen, das Bier. Ja, natürlich. Oder verkaufen. Aber es gibt bestimmt ja auch... Natürlich, das Bier werde ich dann illegal hier an der Straße verkaufen, dann werde ich mich dann während der Halbzeitpause vom Deutschlandspiel hinstellen und das Bier verkaufen. Aber ja, natürlich. Ich kann noch dazu sagen, ich habe zu dem Thema Fußball, ich habe jetzt das an diesem Wochenende das Buch von dem Jens Lehmann durchgelesen. Ich hatte das ja kurz unterbrochen, als ich letztes Wochenende in Emden war, um Der Augensammler zu lesen, was sehr gut war und was hier schon liegt, damit ich nicht vergesse, das mitzunehmen, wenn ich Ende Juni zurück nach Emden fahre. Und dann habe ich jetzt das, wie gesagt, das Buch von dem Jens Lehmann durchgelesen und das kann man gut lesen. Also das sehr gut geschrieben. Man muss sich schon ein bisschen für Fußball interessieren, weil der schreibt ja bewusst nicht da über sein Privatleben, sondern über seine Fußballkarriere. Ist auch natürlich typisch Jens Lehmann. Der ist schon sehr selbst überzeugt von sich. Das geht manchmal schon hin bis zur Arroganz. Aber der ist auch durchaus intelligent. Das kann man Was man bei einigen Fußballspielern nicht unbedingt sagen kann. Das ist richtig. Er kann sich im Gegensatz zu Podolski halt auch sprachlich einigermaßen ausdrücken. Ja, das fiel mir letztens auf. Ich habe mir letztens... Der das Buch mit ihm geschrieben hat. Also es ist empfehlenswert. Ich habe mir letztens zur Einstimmung Deutschland ein Sommermärchen nochmal angeguckt. Da fiel mir auch ganz stark auf, auch bei dem Lehmann jetzt wieder, dass der das durchaus kann, dass es da viele Leute gibt, die irgendeinen Müll stammeln, den man sich da grammatisch dann selber zurechtbiegen kann, damit da irgendwas Sinnvolles rauskommt. Oder die sagen einfach 5 Minuten nichts, um einen Satz zu artikulieren. Ja. Fantastisch ja, ausgedrückt. Das ist übrigens auch ein ganz interessantes Kapitel über die WM 2006 im eigenen Land. Schreibt er auch und natürlich schreibt er auch über vorher den Kampf um den Platz 1 im Tor, um Oliver Kahn. Also das alles... Ich hatte ja mal dieses Buch von dem Jens Wortmann gelesen. Vieles, was er schreibt, weiß man schon. Weil wenn er da über irgendwelche Spiele und wie die Spiele ausgehen, schreibt, ja gut, die Spiele kennt man halt, ne? Ja, ich hatte ja mal dieses Buch von dem Sönke Wortmann zur WM gelesen, das war auch ganz gut. Ja, das kenne ich nicht. Da kenne ich nur den Film. Thomas, was liest du momentan? Was liest du denn zurzeit? Ja, was liest du momentan? Ich habe es vorhin schon mal gefragt. Ja, ich habe ja, ich habe ja jetzt gerade das Jens Lehmann-Buch beendet und da ich nächste Woche wieder auf Dienstreise bin, werde ich jetzt, glaube ich, eher nichts Neues anfangen, zumal ich ja heute Abend am Fußball gucke und nächste Woche komme ich dann nicht zum Lesen. Ich habe... Das rausgelehnt, das Feindesland von dem Uschmann, das werde ich aber dann wohl erst... Das ist toll, das Buch. Anfangen, weil ich ja toll. Nächstes Wochenende auch arbeiten muss. Das ist toll, das Buch. Ich habe heute den ersten Band Harry Potter durchgelesen. Oje. Der mich sehr unterhalten hat, obwohl ich das Buch ja nicht in- und auswendig kenne, aber ich kenne den Film recht gut, aber es hat auf keiner Seite war es langweilig. Dann habe ich während des Tees einen Jerry Cotton Classics angefangen. Sie holten sich den grauen Joe, der übrigens auch sehr gut ist. Und nachher werde ich noch ein weiteres Buch anfangen, also ein richtiges Buch. Der Fremde. Das ist so ein Mix historischer Roman Fantasy. Das ist nichts, was ich mir normalerweise kaufen würde. Ich habe es mir auch nicht gekauft. Das Buch kostet normalerweise 19,95 €. Ich habe es mir nicht gekauft. Hast du es geklaut? Nein, das mache ich natürlich nicht. Ich habe es auch nicht geschenkt bekommen, mehr oder weniger. Nein, es gibt bei Amazon ja immer wieder Leute, die Leute suchen, die Bücher lesen und da dann was zu schreiben. Dieses Buch ist auch schon erschienen, also ich habe hier wirklich die originale Buchausgabe in der Hand. Ja, und da habe ich mich gemeldet wieder. Da habe ich früher schon mal gemacht bei so einem Buch. Das hatte ich aber nur als PDF-Datei zugeschickt bekommen. Diesmal habe ich das ganze Buch in der Originalversion bekommen. Mit Autogramm und persönlicher handgeschriebener Nachricht. Das Buch kostet normalerweise 20 €. Und jetzt muss ich das Buch lesen, das ist ein durchaus Wälzer, aber das werde ich lesen, das liest sich auch durchaus gut, ich habe mal kurz reingeguckt und innerhalb der nächsten 4 Wochen muss ich dazu halt eine Rezension bei Amazon schreiben. Ja, aber dafür darf ich das Buch für 20 €, habe ich das umsonst per Post zugeschickt bekommen und darf das lesen. Sag mir mal, in welchem Verlag das erschienen ist. Null Verlag. Nochmal, wie? Null Verlag oder Null Verlag. Okay, dann ist das sowas ganz Kleines, Unbekanntes. Das ist richtig, das ist unbekannt. Es ist von Heike Korfhage, die kommt auch aus Niedersachsen, die wohnt da noch in Niedersachsen. Mhm. Ich habe mit der auch durchaus schon E-Mail-Kontakt gepflegt, also die scheint mir durchaus sehr sympathisch. Die ist 46 oder irgendwie so. Ja, dann musst du das mal lesen. Da sagst du mir mal, wie das war. Musst du das Buch zurückgeben oder kannst du das behalten? Das Buch behalte ich natürlich. Ja, man weiß. Da ist natürlich auch Autogramm drin und persönliche Nachricht und alles, was ich behalten werde. Also, ist schon toll, so ein Buch mal gratis so zu bekommen, einfach mal so. Das Einzige, was jetzt unangenehm wäre, ist, wenn das Buch wirklich ganz blöd ist und ja, ganz blöd wird es nicht sein. Ich habe mich natürlich vorher erkundigt erstmal. Eine Rezension, wenn du das schon umsonst gekriegt hast, dann neigt man ja eher dazu, positiv zu berichten. Das wollen die Leute ja auch dadurch erreichen, dass man eine positive Kritik kriegt. Aber wenn das Buch jetzt langweilig ist und du schreibst eine Kritik, ja, fing zwar super an, aber ab Seite 200 war es total. fehlt, ist natürlich dann auch unangenehm. Nee, also das wird wohl nicht passieren. Ich hatte mich vorher erkundigt, also bei Amazon. Das wissen. Amazon gibt es das Buch nicht mehr auf Lager. Es hat aber wahrhaftig schon 11 Rezensionen. Und diese 11 Rezensionen haben einen Durchschnitt von 4,5 Sternen. Also es wird wohl nicht so schlimm sein. Oder die Leute haben alle gesagt, na, eigentlich hat es uns nicht gefallen, aber weil wir das alles umsonst gekriegt haben, wollen wir der Frau mal einen Gefallen tun. Nee, diese Rezension existiert natürlich schon länger. Also das wird wohl nicht. Ja, warte, vielleicht haben die alle das Buch zugeschickt bekommen. Aber natürlich. Ja, 11 Bücher ist nicht so viel. Ne? Was? Hast du denn auch noch was an neuen CDs? Nein. Oh, das bist ja sparsam. Ich hab ja die, Ja, man soll ja nicht übertreiben. Ich hab noch genug, wie gesagt. Ich hab in letzter Zeit noch nicht so wirklich viel Musik gehört. Ich bin momentan sehr viel am Fußball gucken. Ich hab außer den zwei Spielen, die heute waren, alle in voller, ja, voller Länge nicht ganz. Ich hab das erste Spiel nicht voller Länge gesehen, aber ich hab's auf jeden Fall alle ruhig gesehen. Du wirst ja noch zum richtigen Fußballfan. Ja, nur bei der WM, sonst schaffe ich das auch gar nicht von der Vielleicht Zeit her. Guckst du nachher noch jeden Samstag dann auch die Sportschau mit der Bundesliga. Nee, das schaffe ich alles gar nicht durch. Das schaffe ich nicht. Alle Fußballspiele und so, das wäre auch zu viel. Ich gucke ja noch Wrestling, wie soll ich das alles machen? Du, das Blöde ist am Freitag, wenn das, wenn ein Deutschlandspiel ist, dann kann ich nicht gucken, weil dann bin ich noch am Arbeiten und am Zurückfahren. Das heißt, ja, das ist auch ein bisschen blöd. Das Spiel ist ja um 13.30 Uhr. Ich komme circa um 2 zu Hause an. Das heißt, ich kann die erste Halbzeit auch nicht gucken. Das ist blöd. Was habt ihr? Ich kann die erste Halbzeit auch nicht gucken, da ich da ja noch in der Schule bzw. im Bus sitze. Ist ja auch blöd, ne? Ja. Ich hoffe noch drauf, dass vielleicht 5.6. entfällt. Letzten Freitag war es der Fall. Ich hoffe auch, dass morgen kein Nachmittagsunterricht ist, damit ich auch ein bisschen Fußball gucken kann. Aber. Ja, morgen ist ganz blöd, weil morgen habe ich, glaube ich, bis 18 Uhr sogar, weil ich habe um 5 noch einen. Ich hätte morgen hätte ich gerne Niederlande gegen Dänemark gesehen, aber. Ja, aber das ist ja schon um 13.30 Uhr. Das werde ich auf alle Fälle verpassen. Und ja. Das zweite Spiel um 16 Uhr werde ich auch nicht schaffen. Das heißt, ich werde morgen nur ein, aber ich glaube, morgen Abend ist irgendwie Italien oder so. Das heißt, das ist zumindest eine interessante. Und da hinten im Schlafzimmer höre ich gerade, wo Sensor Office, da sind sie schon wieder am Tröten. Ehrlich? Nicht, ehrlich? Sind sie das bei dir? Ja, ja. auf der anderen Seite, weil da sind dann teilweise Balkons mit offenen Fenstern und so. Und ich nehme an, da sitzen dann irgendwelche Leute, die sich das auch das Fußballspiel angucken. Die dann manchmal auf den Balkon gehen und den Lärm machen. Oder so, dann kommt da hinten eine Straße weiter, sind so ein paar Restaurants und Cafés und Kneipen, dass da irgendwo auch Fußball läuft und die da rumtrölen. Mhm. Ja, Finale und Halbfinale werden. Wir haben jetzt hier fast anderthalb Stunden. Ja, da wollte ich gerade zu reden kommen. In einer Stunde fängt das Spiel an, das heißt, wir müssen jetzt wirklich Schluss machen. Ja, das wäre ganz gut. Ja, Thomas, ich verabschiede mich von dir. Wir tippen. Also. Oh ja, eine Frage habe ich ja noch. Das ist ganz wichtig, bevor ich das vergesse. Ja, mach mal hin. Und zwar habe ich ja, während ich unterwegs war dienstlich, habe ich ja auch noch eine Karte von euch zugeschickt bekommen, wegen deiner Konfirmation. Ach, da wurde dir auch eine zugeschickt, das wusste ich gar nicht. Du, das ist ja ein sehr schönes Foto. Ja, das ist ja Wahnsinn, du. Nee, ehrlich. Ja. Ich finde das gut. Ja, ja. Findest du das nicht gut? Also da siehst du sehr seriös aus, muss man sagen. Und da wollte ich erstmal fragen, das ist ja mit diesem Holzgerüst. Wo ist denn das fotografiert worden? Hinten an der Kirche. Also hinter dieser komischen Orgel, die da immer rumsteht, ist da so ein komisches Holzgerüst. Habt ihr das selber fotografiert? Nee, das ist teuerst von dieser anderen, von dieser Fotofirma, die da von jedem Foto gemacht hat, gemacht worden. Lichtbildwerkstatt. Genau. Und habt ihr dieses Foto auch elektronisch bekommen? Ach, frag mich nicht. Als Datei? Frag mich nicht. Also ich hätte gern nochmal das Foto elektronisch oder das Foto ohne diesen Schriftzug da. Mit diesem hiermit bedanke ich mich. Übrigens solltest du dich mal erkundigen, ob du das Foto nicht elektronisch bekommst. Das wäre sehr gut auch für deine Webseite geeignet. Bist du verrückt? Nee, ehrlich, da machst du einen sehr seriösen Eindruck. Bist du verrückt? Nee, das wird dann wie irgendwie so ein Ausländer, der sich da hinstellt und möglichst seriös wirken will, also dann, nein. Wieso denn wie ein Ausländer? Was ist das denn für eine Aussage? Hast du zu viel Bildzeitung in letzter Zeit gelesen, oder was? Nee, Entschuldigung, es wirkt nicht wirklich seriös. Also ich glaube, wenn ich das da drauf packe, vor allem eine Wrestling-Seite, also wenn ich da jetzt irgendwie ein WWE-Tilgull um hätte, wäre das was anderes, aber so nicht wirklich. Also als ich das Ding gesehen habe, da dachte ich als erstes, das sieht ja ein bisschen aus wie Brian Kendrick. Ja, ob das jetzt überhaupt irgendwie gut ist, ich weiß ja nicht. Das ist ein guter Wrestler. Naja. Ja, gut, es wäre natürlich noch überzeugender, wenn du auf das Gelände geklettert wärst und einen Moonsault gezeigt hättest und das sozusagen in Motion aufgezeichnet worden Ja, wäre. das ging nicht. Ich wurde alle drum gebittet, hier stell deinen Fuß mal da so hin und 1 Zentimeter weiter nach rechts und auch schön lächeln und so ein Müll. Also ich glaube, wenn ich einen Moonsault gemacht hätte, dann wären sie ausgetickt, aber egal. Das ist ein sehr gutes Foto geworden. Erkundige dich mal, ob ihr das auch elektronisch bekommen habt, und wenn ihr das bekommen habt, schickt mir das mal zu. Ich werde mich darum kümmern. So, jetzt machen wir Schluss. Gleich gibt es das Fußballspiel. Ich hoffe, das hier noch irgendwie hochstellen zu können, so schnell. Das Fußballspiel stellst du auch hoch? Ja. Per Livestream. Nein, Ja, das ist natürlich super. nicht. Ja, Und wir damit werden dann verabschiede ich mich von jetzt euch. nach Thomas sagt Tschüss. und wir werden jetzt die Sendung kurz unterbrechen und dann in einer Thomas sagt Stunde, wenn das Tschüss. Spiel losgeht, live vom Spiel berichten. Per Live-Ticker. Es wird dann alle Live-Ticker, 5 Minuten wird dann ein Audio-Dingens hochgeladen, was sich dann jeder alle 5 Minuten anhören kann. Live-Ticker. Hochgeladen alle 5 Minuten, sondern direkt als Stream übertragen, dass man das im Ja, dann, Live mitkriegt. der krieg ja gar nicht hin. Dann kann man den Fernsehton nämlich ausschalten mit dem Getröte und stattdessen unseren intelligenten Kommentar hören. Ja, dann stelle ich mich dabei hin mit meiner Tröte und tröte direkt ins Mikro, du. Nee, ich krieg ja Aber nur meine wenn du Tröte erst deinen noch. seriösen Anzug anhast, wie von dem Foto. Ja. So, Thomas, ich verabschiede mich von dir. Du sagst jetzt auch bitte Tschüss. Bonjour, Armbanduhr. Danke, danke.